Die Wahlverwandtschaften. Ein Roman aus dem Jahr 1809 von Johann Wolfgang Goethe. Erster Teil. Da wir denn ungestört hier allein sind und ganz ruhigen, heiteren Sinnes, so muss ich dir gestehen, dass ich schon einige Zeit etwas auf dem Herzen habe, was ich dir vertrauen muss und möchte und nicht dazu kommen kann. Was ist es denn? Es betrifft unseren Freund, den Hauptmann. Du kennst die traurige Lage, in die er wie so mancher andere ohne sein Verschulden gesetzt ist. Wie schmerzlich muss es einem Manne von seinen Kenntnissen, seinen Talenten und Fertigkeiten sein, sich außer Tätigkeit zu sehen. Und ich will nicht lange zurückhalten mit dem, was ich für ihn wünsche. Ich möchte, dass wir ihn auf einige Zeit zu uns nehmen. Das ist wohl zu überlegen und von mehr als einer Seite zu betrachten. Ich dachte doch, ihm wären von verschiedenen Orten Anerbietungen geschehen. Keines von den Verhältnissen ist ihm gemäß. Er soll nicht wirken. Er soll sich aufopfern, seine Zeit, seine Gesinnungen, seine Art zu sein. Und das ist ihm unmöglich. Je mehr ich das alles betrachte, je mehr ich es fühle, desto lebhafter wird der Wunsch, ihn bei uns zu sehen. Es ist recht schön und liebenswürdig von dir, dass du des Freundes Zustand mit so viel Teilnahme bedenkst. Allein erlaube nur, dich aufzufordern, auch deiner, auch unser zu gedenken. Das habe ich getan. Auf dem rechten Flügel des Schlosses kann er wohnen und alles andere findet sich. Wie viel wird ihm dadurch geleistet? Und wie manches Angenehme wird uns durch seinen Umgang? Ja, wie mancher Vorteil. Ich hätte längst eine Ausmessung des Gutes und der Gegend gewünscht. Er wird sie besorgen und leiten. Zu wie manchen Vorkenntnissen kann er uns nicht verhelfen. Ich fühle nur zu sehr, dass mir ein Mann dieser Art abgeht. Jetzt sprich aber auch recht frei und umständlich und sage mir alles, was du zu sagen hast. Ich will dich nicht unterbrechen. Recht gut. Lass uns einen Blick auf unser gegenwärtiges, auf unser vergangenes Leben werfen. Und du wirst mir eingestehen, dass die Berufung des Hauptmannes nicht so ganz mit unseren Vorsätzen, unseren Plänen, unseren Einrichtungen zusammentrifft. Mag ich doch so gern unserer frühesten Verhältnisse gedenken. Wir liebten einander als junge Leute recht herzlich. Wir wurden getrennt, du von mir, weil dein Vater aus nie zu sättigender Begierde des Besitzes dich mit einer ziemlich älteren, reichen Frau verband. Ich von dir, weil ich ohne sonderliche Aussichten einem wohlhabenden, nicht geliebten, aber geehrten Manne meine Hand reichen musste. Wir wurden wieder frei. Du früher, indem dich dein Mütterchen im Besitz eines großen Vermögens ließ. Ich später, eben zu der Zeit, da du von Reisen zurückkamst. So fanden wir uns wieder. Wir freuten uns der Erinnerung. Wir liebten die Erinnerung. Wir konnten ungestört zusammenleben. Du drangst auf eine Verbindung. Ich willigte nicht gleich ein, denn da wir ungefähr von denselben Jahren sind, so bin ich als Frau wohl älter geworden, du nicht als Mann. Zuletzt wollte ich dir nicht versagen, was du für dein einziges Glück zu halten schienst. Du wolltest von allen Unruhen, die du bei Hof, im Militär, auf Reisen erlebt hattest, dich an meiner Seite erholen, zur Besinnung kommen, des Lebens genießen, aber auch nur mit mir allein. Damit wir uns selbst leben, bloß damit wir das früh so sehnlich gewünschte, endlich spät erlangte Glück ungestört genießen möchten. So haben wir unseren ländlichen Aufenthalt angetreten. Ich übernahm das Innere, du das Äußere und was ins Ganze geht. Meine Einrichtung ist gemacht, dir in allem entgegenzukommen, nur für dich allein zu leben. Lass uns wenigstens eine Zeit lang versuchen, inwiefern wir auf diese Weise miteinander ausreichen. Die Anlage, die wir bis jetzt zu unserem Dasein gemacht haben, ist von guter Art. Sollen wir aber nichts weiter darauf bauen? Und soll sich nichts weiter daraus entwickeln? Was ich im Garten leiste, du im Park, soll das nur für Einsiedler getan sein? Recht gut, recht wohl. Nur, dass wir nichts Hindernis, Fremdes hereinbringen. Bedenke, dass unsere Vorsätze, auch was die Unterhaltung betrifft, sich gewissermaßen nur auf unser beiderseitiges Zusammensein bezogen. Du wolltest zuerst die Tagebücher deiner Reise mir in ordentlicher Folge mitteilen, bei dieser Gelegenheit so manches dahingehörige von Papieren in Ordnung bringen Und unter meiner Teilnahme mit meiner Beihilfe aus diesen unschätzbaren, aber verworrenen Heften und Blättern ein für uns und andere erfreuliches Ganze zusammenstellen. Ich versprach dir, an der Abschrift zu helfen, und wir dachten es uns so bequem, so artig, so gemütlich und heimlich, die Welt, die wir zusammen nicht sehen sollten, in der Erinnerung zu durchreisen. Ich wenigstens habe mir aus allem diesem den ersten wahrhaft fröhlichen Sommer zusammengebaut, den ich in meinem Leben zu genießen dachte. Wenn mir nur nicht bei alledem, was du mir so liebevoll und verständig wiederholst, immer der Gedanke beiginge, durch die Gegenwart des Hauptmanns würde nichts gestört, ja vielmehr alles beschleunigt und neu belebt. So lass mich denn dir aufrichtig gestehen, dass diesem Vorhaben mein Gefühl widerspricht, dass eine Ahnung mir nichts Gutes weissagt. Auf diese Weise wäret ihr Frauen wohl unüberwindlich. Erst verständig, dass man nicht widersprechen kann, liebevoll, dass man sich gern hingibt, gefühlvoll, dass man euch nicht wehtun mag, ahnungsvoll, dass man erschreckt. Ich habe Freunde gesehen, Geschwister, Liebende, Gatten, deren Verhältnis durch den zufälligen oder gewählten Hinzutritt einer neuen Person ganz und gar verändert, deren Lage völlig umgekehrt wurde. Es kann wohl geschehen bei Menschen, die nur dunkel vor sich hinleben, nicht bei solchen, die schon durch Erfahrung aufgeklärt sich mehr bewusst sind. Das Bewusstsein, mein Liebster, ist keine hinlängliche Waffe. Ja, manchmal eine gefährliche für den, der sie führt. Und aus diesem allen tritt wenigstens so viel hervor, dass wir uns ja nicht übereilen sollen. Gönne mir noch einige Tage. Entscheide nicht. Wie die Sache steht, werden wir uns auch nach mehreren Tagen immer übereilen. Die Gründe für und dagegen haben wir wechselweise vorgebracht. Es kommt auf den Entschluss an und da wäre es wirklich das Beste, wir gäben ihn dem Los anheim. Ich weiß, dass du in zweifelhaften Fällen gerne wettest oder würfelst. Bei einer so ernsthaften Sache hingegen würde ich dies für ein Frevel halten. Was soll ich aber dem Hauptmann schreiben? Einen ruhigen, vernünftigen, tröstlichen Brief. Das heißt so viel wie keinen. Und doch ist es in manchen Fällen notwendig und freundlich, lieber nichts zu schreiben, als nicht zu schreiben. Charlotte benutzte des anderen Tags auf einem Spaziergang nach derselben Stelle die Gelegenheit, das Gespräch wieder anzuknüpfen. Vielleicht in der Überzeugung, dass man einen Vorsatz nicht sicherer abstumpfen kann, als wenn man ihn öfters durchspricht. Deine Wünsche, die freundliche Lebhaftigkeit, womit du sie ausdrückst, lassen mich nicht ungerührt, nicht unbewegt. Sie nötigen mich zu einem Geständnis. Ich habe dir bisher auch etwas verborgen. Ich befinde mich in einer ähnlichen Lage wie du und habe mir schon eben die Gewalt angetan, die ich dir nun über dich selbst zumute. Das höre ich gern. Ich merke wohl, im Ehestand muss man sich manchmal streiten, denn dadurch erfährt man was voneinander. Nun sollst du also erfahren, dass es mir mit Ottilien, meiner lieben Nichte, geht wie dir mit dem Hauptmann. Höchst ungern weiß ich das liebe Kind in der Pension, wo sie sich in sehr drückenden Verhältnissen befindet. Die Vorsteherin dieser Anstalt, wenn sie von Ottilien schreibt, häuft nur immer Entschuldigung auf Entschuldigung, dass ein übrigens so schön heranwachsendes Mädchen sich nicht entwickeln, keine Fähigkeiten und keine Fertigkeiten zeigen wolle. Das Wenige, was sie sonst noch hinzufügt, ist gleichfalls für mich kein Rätsel, weil ich in diesem lieben Kinde den ganzen Charakter ihrer Mutter, meiner wertesten Freundin, gewahr werde, die sich neben mir entwickelt hat und deren Tochter ich gewiss, wenn ich Erzieherin oder Aufseherin sein könnte, zu einem herrlichen Geschöpf heraufbilden wollte. Da es aber einmal nicht in unseren Plan geht und man an seinen Lebensverhältnissen nicht so viel zupfen und zerren, nicht immer was Neues an sie heranziehen soll, so trag ich das lieber. Ja, ich überwinde die unangenehme Empfindung. Du siehst, wir tragen beiderseits dieselben Sorgen in einem treuen, freundschaftlichen Herzen. Lass sie uns gemeinsam tragen, da sie sich nicht gegeneinander aufheben. Wir sind wunderliche Menschen. Wenn wir nur etwas, das uns Sorge macht, aus unserer Gegenwart verbannen können, da glauben wir schon, nun sei es abgetan. Betrachten wir es genauer, so handeln wir beide töricht und unverantwortlich, zwei der edelsten Naturen, die unser Herz so nahe angehen, im Kummer und im Druck zu lassen, nur um uns keiner Gefahr auszusetzen. Wenn dies nicht selbstsüchtig genannt werden soll, was will man so nennen? Nimm Ottilien, lass mir den Hauptmann und in Gottes Namen sei der Versuch gemacht. Es möchte noch zu wagen sein, wenn die Gefahr für uns allein wäre. Glaubst du denn aber, dass es rätlich sei, den Hauptmann mit Ottilien als Hausgenossen zu sehen? Einen Mann ungefähr in deinen Jahren? In den Jahren, dass ich dir dieses Schmeichelhafte nur gerade unter die Augen sage, wo der Mann erst liebefähig und erst der Liebe wert wird? Und ein Mädchen von Ottiliens Vorzügen? Ich weiß doch auch nicht, wie du Ottilien so hochstellen kannst. Hübsch ist sie, das ist wahr. Und ich erinnere mich, dass der Hauptmann mich auf sie aufmerksam machte, als wir vor einem Jahre zurückkamen und sie mit dir bei deiner Tante trafen. Hübsch ist sie. Besonders hat sie schöne Augen. Aber ich wüsste doch nicht, dass sie den mindesten Eindruck auf mich gemacht hätte. Das ist löblich an dir, denn ich war ja gegenwärtig. Und ob sie gleich viel jünger ist als ich, so hatte doch die Gegenwart der älteren Freundin so viele Reize für dich, dass du über die aufblühende, versprechende Schönheit hinaussahest. Es gehört auch dies zu deiner Art zu sein, weshalb ich so gern das Leben mit dir teile. Wollen wir unseren Freund, deine Nichte, in solchen Zuständen wissen? Du kannst nicht so grausam sein, Charlotte. Alle solche Unternehmungen sind Wagestücke. Was daraus werden kann, sieht kein Mensch voraus. Solch neue Verhältnisse können fruchtbar sein an Glück und an Unglück, ohne dass wir uns dabei Verdienst oder Schuld sonderlich zurechnen dürfen. Ich fühle mich nicht stark genug, dir länger zu widerstehen. Lass uns den Versuch machen. Das Einzige, was ich dich bitte, es sei nur auf kurze Zeit angesehen. Der Hauptmann kam. Er hatte einen sehr verständigen Brief vorausgeschickt, der Charlotten völlig beruhigte. So viel Deutlichkeit über sich selbst, so viel Klarheit über seinen eigenen Zustand, über den Zustand seiner Freunde, gab eine heitere und fröhliche Aussicht. Obschon mein Mann nicht liebt, dass man seinen Geburts- oder Namenstag feiere, so wird er mir doch heute nicht verargen, einem dreifachen Feste diese wenigen Kränze zu widmen. Ein dreifaches? Ganz gewiss. Unseres Freundes Ankunft behandeln wir billig als ein Fest. Und dann habt ihr beide wohl nicht daran gedacht, dass heute euer Namenstag ist. Heißt nicht einer Otto so gut als der andere? Du erinnerst mich an dieses jugendliche Freundschaftsstück. Als Kinder hießen wir beide so. Doch als wir in der Pension zusammenlebten und manche Irrung daraus entstand, so trat ich ihm freiwillig diesen hübschen, lakonischen Namen ab. Wobei du denn doch nicht gar zu großmütig warst. Denn ich erinnere mich recht wohl, dass dir der Name Eduard besser gefiel, wie er denn auch von angenehmen Lippen ausgesprochen einen besonders guten Klang hat. Dem Gaste ward auf dem rechten Flügel des Schlosses ein freundliches, geräumiges Quartier angewiesen, wo er sehr bald Bücher, Papiere und Instrumente aufgestellt und geordnet hatte, um in seiner gewohnten Tätigkeit fortzufahren. Aber Eduard ließ ihm in den ersten Tagen keine Ruhe. Er führte ihn überall herum, bald zu Pferde, bald zu Fuße, und machte ihn mit der Gegend, mit dem Gute bekannt, wobei er ihm zugleich die Wünsche mitteilte, die er zu besserer Kenntnis und vorteilhafterer Benutzung desselben seit langer Zeit bei sich hegte. Das Erste, was wir tun sollten, wäre, dass ich die Gegend mit der Magnetnadel aufnehme. Es ist das ein leichtes, heiteres Geschäft. Und wenn es auch nicht die größte Genauigkeit gewährt, so bleibt es doch immer nützlich und für den Anfang erfreulich. Auch kann man es ohne große Beihilfe leisten und weiß gewiss, dass man fertig wird. Denkst du einmal an eine genauere Ausmessung, so lässt sich dazu wohl auch noch Rat finden. Der Hauptmann war in dieser Art des Aufnehmens sehr geübt. Er hatte die nötige Gerätschaft mitgebracht und fing sogleich an. Er unterrichtete Eduarden und einige Jäger und Bauern, die ihm bei dem Geschäft behilflich sein sollten. Die Tage waren günstig. Die Abende und die frühesten Morgen brachte er mit Aufzeichnen und Schraffieren zu. Schnell war auch alles laviert und illuminiert, und Eduard sah seine Besitzungen auf das Deutlichste aus dem Papier wie eine neue Schöpfung hervorgewachsen. Er glaubte, sie jetzt erst kennenzulernen. Sie schienen ihm jetzt erst recht zu gehören. Es gab Gelegenheit, über die Gegend, über Anlagen zu sprechen, die man nach einer solchen Übersicht viel besser zustande bringe, als wenn man nur einzeln nach zufälligen Eindrücken an der Natur herumversuche. Das müssen wir meiner Frau deutlich machen. Tue das nicht. Tue es nicht. Sie dürfte leicht irre werden. Es ist ihr wie allen denen, die sich nur aus Liebhaberei mit solchen Dingen beschäftigen, mehr daran gelegen, dass sie etwas tue, als dass etwas getan werde. Gestehe mir aufrichtig, du bist mit ihren Anlagen nicht zufrieden. Wenn die Ausführung den Gedanken erschöpfte, der sehr gut ist, so wäre nichts zu erinnern. Sie hat sich mühsam durch das Gestein hinaufgequält und quält nun jeden, wenn du willst, den sie hinaufführt. Wäre es denn leicht, anders zu machen gewesen? Gar leicht. Doch sei dies im engsten Vertrauen unter uns gesagt. Sie wird sonst irre und verdrießlich. Auch muss man, was gemacht ist, bestehen lassen. Will man weiter Geld und Mühe aufwenden, so wäre von der Mooshütte hinaufwärts und über die Anhöhe noch mancherlei zu tun und viel Angenehmes zu leisten. Lange verschwieg er, was ihm der Hauptmann vertraut hatte. Aber als er seine Gattin zuletzt beschäftigt sah, von der Mooshütte hinauf zur Anhöhe wieder mit Stüfchen und Pfädchen sich emporzuarbeiten, so hielt er nicht länger zurück, sondern machte sie nach einigen Umschweifen mit seinen neuen Einsichten bekannt. Charlotte stand betroffen. Sie war geistreich genug, um schnell einzusehen, dass jene recht hatten, aber das Getane widersprach. Es war nun einmal so gemacht, sie hatte es recht, sie hatte es wünschenswert gefunden. Selbst das Getadelte war ihr in jedem einzelnen Teile lieb. Sie widerstrebte der Überzeugung, sie verteidigte ihre kleine Schöpfung. Sie schalt auf die Männer, die gleich ins Weite und Große gingen, aus einem Scherz, aus einer Unterhaltung gleich ein Werk machen wollten. Nicht an die Kosten denken, die ein erweiterter Plan durchaus nach sich zieht. Sie war bewegt, verletzt, verdrießlich. Sie konnte das Alte nicht fahren lassen, das Neue nicht ganz abweisen. Aber entschlossen, wie sie war, stellte sie sogleich die Arbeit ein und nahm sich Zeit, die Sache zu bedenken und bei sich reif werden zu lassen. Zufälligen, aber immer willkommenen Anlass zu Unterhaltungen gab Eduards Neigung, der Gesellschaft vorzulesen. Er hatte eine sehr wohlklingende, tiefe Stimme und war früher wegen lebhafter, gefühlter Rezitation, dichterischer und rednerischer Arbeiten angenehm und berühmt gewesen. Nun waren es andere Gegenstände, die ihn beschäftigten, andere Schriften, woraus er vorlas, und eben seit einiger Zeit vorzüglich Werke physischen, chemischen und technischen Inhalts. Eines Abends fiel es ihm auf, als er sich nachlässig gesetzt hatte, dass Charlotte ihm in das Buch sah. Wollte man sich doch solche Unarten wie so manches andere, was der Gesellschaft lästig ist, ein für allemal abgewöhnen. Wenn ich jemand vorlese, ist es denn nicht, als wenn ich ihm mündlich etwas vortrüge? Das Geschriebene, das Gedruckte tritt an die Stelle meines eigenen Sinnes, meines eigenen Herzens. Und würde ich mich wohl zu reden bemühen, wenn ein Fensterchen vor meiner Stirn, vor meiner Brust angebracht wäre, so dass der, dem ich meine Gedanken einzeln zuzählen, meine Empfindungen einzeln zureichen will, immer schon lange vorher wissen könnte, wo es mit mir hinaus wollte? Wenn mir jemand ins Buch sieht, so ist mir immer, als wenn ich in zwei Stücke gerissen würde. Du wirst mir meinen Fehler gewiss verzeihen, wenn ich bekenne, was mir diesen Augenblick begegnet ist. Ich hörte von Verwandtschaften lesen, und da dachte ich eben gleich an meine Verwandten, an ein paar Vettern, die mir gerade in diesem Augenblick zu schaffen machen. Meine Aufmerksamkeit kehrt zu deiner Vorlesung zurück. Ich höre, dass von ganz leblosen Dingen die Rede ist, und blicke dir in das Buch, um mich wieder zurechtzufinden. Es ist eine Gleichnisrede, die dich verführt und verwirrt hat. Hier wird freilich nur von Erden und Mineralien gehandelt, aber der Mensch ist ein wahrer Narziss. Er bespiegelt sich überall gern selbst. Er legt sich als Folie der ganzen Welt unter. Jawohl, so behandelt er alles, was er außer sich findet. Seine Weisheit wie seine Torheit, seinen Willen wie seine Willkür, leiht er den Tieren, den Pflanzen, den Elementen und den Göttern. Möchtet ihr mich, da ich euch nicht zu weit von dem augenblicklichen Interesse wegführen will, nur kürzlich belehren, wie es eigentlich hier mit Verwandtschaften gemeint sei? Das will ich wohl gerne tun, freilich nur so gut, als ich es vermag, wie ich es etwa vor 10 Jahren gelernt, wie ich es gelesen habe. Ob man in der wissenschaftlichen Welt noch so darüber denkt, ob es zu den neueren Lehren passt, wüsste ich nicht zu sagen. Es ist schlimm genug, dass man jetzt nichts mehr für sein ganzes Leben lernen kann. Unsere Vorfahren hielten sich an den Unterricht, den sie in ihrer Jugend empfangen. Wir aber müssen jetzt alle 5 Jahre umlernen, wenn wir nicht ganz aus der Mode kommen wollen. Wir Frauen nehmen es nicht so genau. Und wenn ich aufrichtig sein soll, so ist es mir eigentlich nur, um den Wortverstand zu tun. Denn es macht in der Gesellschaft nichts lächerlicher, als wenn man ein fremdes, ein Kunstwort falsch anwendet. Wie es wissenschaftlich damit zusammenhänge, wollen wir den Gelehrten überlassen, die übrigens, wie ich habe bemerken können, sich wohl schwerlich jemals vereinigen werden. Und so begann der Hauptmann. An alle Naturwesen, die wir gewahr werden, bemerken wir zuerst, dass sie einen Bezug auf sich selbst haben. Diejenigen Naturen, die sich beim Zusammentreffen einander schnell ergreifen und wechselseitig bestimmen, nennen wir verwandt. An den Alkalien und Säuren, die, obgleich einander entgegengesetzt und vielleicht eben deswegen, weil sie einander entgegengesetzt sind, sich am entschiedensten suchen und fassen, sich modifizieren und zusammen einen neuen Körper bilden, ist diese Verwandtschaft auffallend genug. Gedenken wir nur des Kalks, der zu allen Säuren eine große Neigung, eine entschiedene Vereinigungslust äußert. Lassen Sie mich gestehen, wenn Sie diese Ihre wunderlichen Wesen verwandt nennen, so kommen Sie mir nicht sowohl als Blutsverwandte, vielmehr als Geistes- und Seelenverwandte vor. Auf eben diese Weise können unter Menschen wahrhaft bedeutende Freundschaften entstehen, denn entgegengesetzte Eigenschaften machen eine innigere Vereinigung möglich. Eigentlich sind die verwickelten Fälle die interessantesten. Erst bei diesen lernt man die Grade der Verwandtschaften, die nähern, stärkern, entferntern, geringern Beziehungen kennen. Die Verwandtschaften werden erst interessant, wenn sie Scheidungen bewirken. Kommt das traurige Wort, das man leider in der Welt jetzt so oft hört, auch in der Naturlehre vor? Allerdings. Es war sogar ein bezeichnender Ehrentitel der Chemiker, dass man sie Scheidekünstler nannte. Das tut man also nicht mehr und tut sehr wohl daran. Das Vereinigen ist eine größere Kunst, ein größeres Verdienst. Ein Einungskünstler wäre in jedem Fache der ganzen Welt willkommen. Nun, so lasst mich denn, weil ihr doch einmal im Zug seid, ein paar solche Fälle wissen. So schließen wir uns denn gleich an dasjenige wieder an, was wir oben schon benannt und besprochen haben. Zum Beispiel, was wir Kalkstein nennen, ist eine mehr oder weniger reine Kalkerde, innig mit einer zarten Säure verbunden, die uns in Luftform bekannt geworden ist. Bringt man ein Stück solchen Steines in verdünnte Schwefelsäure, so ergreift diese den Kalk und erscheint mit ihm als Gips. Jene zarte luftige Säure hingegen entflieht. Hier ist eine Trennung, eine neue Zusammensetzung entstanden und man glaubt sich nunmehr berechtigt, sogar das Wort Wahlverwandtschaft anzuwenden, weil es wirklich aussieht, als wenn ein Verhältnis dem anderen vorgezogen, eins vor dem anderen erwählt würde. Der Gips hat gut reden. Der ist nun fertig. Ist ein Körper, ist versorgt. Anstatt dass jenes ausgetriebene Wesen noch manche Not haben kann, bis es wieder unterkommt. Ich müsste sehr irren, oder es steckt eine kleine Tücke hinter deinen Reden. Gesteh nur deine Schalkheit. Am Ende bin ich in deinen Augen der Kalk, der vom Hauptmann als einer Schwefelsäure ergriffen, deiner anmutigen Gesellschaft entzogen und in einen refraktären Gips verwandelt wird. Mir sind leider Fälle genug bekannt, wo eine innige, unauflöslich scheinende Verbindung zweier Wesen durch gelegentliche Zugesellung eines Dritten aufgehoben und eins der erst so schön Verbundenen ins Lose Weite hinausgetrieben ward. Da sind die Chemiker viel galanter. Sie gesellen ein Viertes dazu, damit keines leer ausgehe. Ja, wohl. Diese Fälle sind allerdings die bedeutendsten und merkwürdigsten, wo man das Anziehen, das Verwandtsein, dieses Verlassen, dieses Vereinigen gleichsam übers Kreuz wirklich darstellen kann, wo vier bisher je zwei zu zwei verbundene Wesen in Berührung gebracht, ihre bisherige Vereinigung verlassen und sich aufs Neue verbinden. In diesem Fahrenlassen und Ergreifen, in diesem Fliehen und Suchen, glaubt man wirklich eine höhere Bestimmung zu sehen. Man traut solchen Wesen eine Art von Wollen und Wählen zu und hält das Kunstwort Wahlverwandtschaften für vollkommen gerechtfertigt. Beschreiben Sie mir einen solchen Fall. Denken Sie sich ein A, das mit einem B innig verbunden ist, durch viele Mittel und durch manche Gewalt nicht von ihm zu trennen. Denken Sie sich ein C, das sich ebenso zu einem D verhält. Bringen Sie nun die beiden Paare in Berührung. A wird sich zu D, C zu B werfen, ohne dass man sagen kann, wer das andere zuerst verlassen, wer sich mit dem anderen zuerst wieder verbunden habe. Nun denn, bis wir alles dieses mit Augen sehen, wollen wir diese Formel als Gleichnisrede betrachten, woraus wir uns eine Lehre zum unmittelbaren Gebrauch ziehen. Du stellst das A vor, Charlotte, und ich dein B, denn eigentlich hänge ich doch nur von dir ab und folge dir wie dem A das B. Das C ist ganz deutlich der Kapitän, der mich für diesmal dir einigermaßen entzieht. Nun ist es billig, dass, wenn du nicht ins Unbestimmte entweichen sollst, dir für ein D gesorgt werde. Und das ist, ganz ohne Frage, das liebenswürdige Dämchen Ottilie, gegen deren Annäherung du dich nicht länger verteidigen darfst. Gut. Wenn auch das Beispiel, wie mir scheint, nicht ganz auf unseren Fall passt, so halte ich es doch für ein Glück, dass wir heute einmal völlig zusammentreffen und dass diese Natur- und Wahlverwandtschaften unter uns eine vertrauliche Mitteilung beschleunigen. Ich will es also nur gestehen, dass ich seit diesem Nachmittage entschlossen bin, Ottilien zu berufen. Ein Wagen, der Ottilien brachte, war angefahren. Charlotte ging ihr entgegen. Das liebe Kind eilte, sich ihr zu nähern, warf sich ihr zu Füßen und umfasste ihre Knie. Wozu die Demütigung? Es ist so demütig nicht gemeint. Ich mag mich nur so gern jener Zeit erinnern, da ich noch nicht höher reichte als bis an ihre Knie und ihrer Liebe schon so gewiss war. Sie stand auf und Charlotte umarmte sie herzlich. Sie ward den Männern vorgestellt und gleich mit besonderer Achtung als Gast behandelt. Schönheit ist überall ein gar willkommener Gast. Die beiden Freunde hielten regelmäßiger die Stunden, ja, die Minuten der Zusammenkünfte. Sie ließen weder zum Essen noch zum Tee noch zum Spaziergang länger als billig auf sich warten. Sie eilten, besonders abends, nicht so bald vom Tische weg. Bei ihren Unterhaltungen schienen sie zu bedenken, was Ottiliens Teilnahme zu erregen geeignet sein möchte, was ihren Einsichten, ihren übrigen Kenntnissen gemäß wäre. Beim Lesen und Erzählen hielten sie inne, bis sie wiederkam. Sie wurden milder und im Ganzen mitteilender. In Erwiderung dagegen wuchs die Dienstbeflissenheit Ottiliens mit jedem Tage. Je mehr sie das Haus, die Menschen, die Verhältnisse kennenlernte, desto lebhafter griff sie ein, desto schneller verstand sie jeden Blick, jede Bewegung, ein halbes Wort, einen Laut. Ihre ruhige Aufmerksamkeit blieb sich immer gleich, so wie ihre gelassene Regsamkeit. Und so war ihr Sitzen, Aufstehen, Gehen, Kommen, Holen, Bringen, wieder Niedersitzen, ohne einen Schein von Unruhe, ein ewiger Wechsel, eine ewige angenehme Bewegung. Dazu kam, dass man sie nicht gehen hörte. So leise trat sie auf. Du erinnerst dich, wie wir auf unserer Reise durch die Schweiz den Wunsch äußerten, eine ländliche, sogenannte Parkanlage recht eigentlich zu verschönern, indem wir ein so gelegenes Dorf nicht zur Schweizer Bauart, sondern zur Schweizer Ordnung und Sauberkeit, welche die Benutzung so sehr befördern, einrichteten. Hier zum Beispiel ginge das wohl an. Der Schlossberg verläuft sich in einen vorspringenden Winkel herunter. Das Dorf ist ziemlich regelmäßig im Halbzirkel gegenübergebaut. Dazwischen fließt der Bach, gegen dessen Anschwellen sich der eine mit Steinen, der andere mit Pfählen, wieder einer mit Balken und der Nachbar sodann mit Planken verwahren will. Keiner aber den anderen fördert. Vielmehr sich und den übrigen Schaden und Nachteil bringt. So geht der Weg auch in ungeschickter Bewegung bald herauf, bald herab, bald durchs Wasser, bald über Steine. Wollten die Leute mit Hand anlegen, so würde kein großer Zuschuss nötig sein, um hier eine Mauer im Halbkreis aufzuführen, den Weg dahinter bis an die Häuser zu erhöhen, den schönsten Raum herzustellen, der Reinlichkeit Platz zu geben und durch eine ins Große gehende Anstalt alle kleine unzulängliche Sorge auf einmal zu verbannen. Lass es uns versuchen. Man wollte oberwärts am Abhange vor einem angenehmen Hölzchen ein Lustgebäude aufführen. Dieses sollte einen Bezug aufs Schloss haben, aus den Schlossfenstern sollte man es übersehen, von dort her Schloss und Gärten wieder bestreichen können. Der Hauptmann hatte alles wohl überlegt und gemessen und brachte jenen Dorfweg, jene Mauer am Bache her, jene Ausfüllung wieder zur Sprache. Ich gewinne, indem ich einen bequemen Weg zur Anhöhe hinaufführe, gerade so viel Steine, als ich zu jener Mauer bedarf. Sobald eins ins andere greift, wird beides wohlfeiler und geschwinder bewerkstelligt. Nun aber kommt meine Sorge. Notwendig muss etwas Bestimmtes ausgesetzt werden. Und wenn man weiß, wie viel zu einer solchen Anlage erforderlich ist, dann teilt man es ein, wo nicht auf Wochen, doch wenigstens auf Monate. Die Kasse ist unter meinem Beschluss. Ich zahle die Zettel und die Rechnung führe ich selbst. Du scheinst uns nicht sonderlich viel zu vertrauen. Nicht viel in willkürlichen Dingen. Die Willkür wissen wir besser zu beherrschen als ihr. Die Einrichtung war gemacht, die Arbeit rasch angefangen, der Hauptmann immer gegenwärtig und Charlotte nunmehr fast täglich Zeuge seines ernsten und bestimmten Sinnes. Auch er lernte sie näher kennen und beiden wurde es leicht, zusammen zu wirken und etwas zustande zu bringen. Indem nun Charlotte mit dem Hauptmann eine gemeinsame Beschäftigung fand, so war die Folge, dass sich Eduard mehr zu Ottilien gesellte. Für sie sprach ohnehin seit einiger Zeit eine stille, freundliche Neigung in seinem Herzen. Gegen jedermann war sie dienstfertig und zuvorkommend. Dass sie es gegen ihn am meisten sei, das wollte seiner Selbstliebe scheinen. Charlottes Geburtstag war herbeigekommen und alles fertig geworden. Die ganze Mauer, die den Dorfweg gegen das Wasser zu einfasste und erhöhte, ebenso der Weg an der Kirche vorbei, wo er eine Zeit lang in dem von Charlotten angelegten Pfade fortlief, sich dann die Felsen hinaufwärts schlang, die Mooshütte links über sich, dann nach einer völligen Wendung links unter sich ließ und so allmählich auf die Höhe gelangte. Man folgte der sachte fortschreitenden Menge, die nun schon einen Kreis um den künftigen Hausraum gebildet hatte. Der Bauherr, die Seinigen und die vornehmsten Gäste wurden eingeladen, in die Tiefe hinabzusteigen, wo der Grundstein, an einer Seite unterstützt, eben zum Niederlassen bereit lag. Diesen Grundstein, der mit seiner Ecke die rechte Ecke des Gebäudes, mit seiner Rechtwinkligkeit die Regelmäßigkeit desselben, mit seiner Wasser- und senkrechten Lage, Lot und Waage aller Mauern und Wände bezeichnet, könnten wir ohne weiteres niederlegen. Denn er ruhte wohl auf seiner eigenen Schwere. Auch machen wir diesen Grundstein zugleich zum Denkstein. Hier, in diese unterschiedlichen gehauenen Vertiefungen, soll Verschiedenes eingesenkt werden, zum Zeugnis für eine entfernte Nachwelt. Die Frauenzimmer säumten nicht, von ihren kleinen Haarkämmen hineinzulegen. Riechfläschchen und andere Zierden wurden nicht geschont. Lasst uns nach begangenem heutigem Feste unsere Arbeit sogleich fördern, damit keiner von den Gewerken, die auf unserem Grunde fortarbeiten, zu feiern brauche, dass der Bau eilig in die Höhe steige und vollendet werde und aus den Fenstern, die noch nicht sind, der Hausherr mit den Seinigen und seinen Gästen sich fröhlich in der Gegend umschaue, deren aller sowie sämtlicher Anwesenden Gesundheit hiermit getrunken sei. Und so leerte er ein wohlgeschliffenes Kelchglas auf einen Zug aus und warf es in die Luft, denn es bezeichnet das Übermaß einer Freude, das Gefäß zu zerstören, dessen man sich in der Fröhlichkeit bedient. Aber diesmal ereignete es sich anders. Das Glas kam nicht wieder auf den Boden, und zwar ohne Wunder. Man hatte nämlich, um mit dem Bau vorwärts zu kommen, bereits an der entgegengesetzten Ecke den Grund völlig herausgeschlagen, ja schon angefangen, die Mauern aufzuführen und zu dem Endzweck das Gerüst erbaut, so hoch, als es überhaupt nötig war. Dass man es besonders zu dieser Feierlichkeit mit Brettern belegt und eine Menge Zuschauer hinaufgelassen hatte, war zum Vorteil der Arbeitsleute geschehen. Dort hinauf flog das Glas und wurde von einem aufgefangen, der diesen Zufall als ein glückliches Zeichen für sich ansah. Er wies es zuletzt herum, ohne es aus der Hand zu lassen, und man sah darauf die Buchstaben E und O in sehr zierlicher Verschlingung eingeschnitten. Es war eins der Gläser, die für Eduarden in seiner Jugend verfertigt wurden. Die Gerüste standen wieder leer und die Leichtesten unter den Gästen stiegen hinauf, sich umzusehen und konnten die schöne Aussicht nach allen Seiten nicht genugsam rühmen. Nun sollten nur noch die drei Teiche zu einem See vereinigt werden. Darin hätte der Anblick alles, was groß und wünschenswert ist. Das ließe sich wohl machen, denn sie bildeten schon vor Zeiten einen Bergsee. Nur bitte ich meine Platanen- und Pappelgruppe zu schonen, die so schön am mittelsten Teiche steht. Sehen Sie, Ottilie, diese Bäume habe ich selbst gepflanzt. Wie lange stehen sie wohl schon? Etwa so lange, als Sie auf der Welt sind. Ja, liebes Kind, ich pflanzte schon, da Sie noch in der Wiege lagen. Eine innere Geselligkeit mit Neigung, wie sie sich unter unseren Freunden erzeugt hatte, wird durch eine größere Gesellschaft immer nur unangenehm unterbrochen. Alle vier waren zufrieden, sich wieder im großen Saale allein zu finden. Doch ward dieses häusliche Gefühl einigermaßen gestört, indem ein Brief, der Eduarden überreicht wurde, neue Gäste auf morgen ankündigt. Wie wir vermuteten, der Graf wird nicht ausbleiben, er kommt morgen. Da ist also auch die Baroness nicht weit. Gewiss nicht. Sie wird auch morgen von ihrer Seite anlangen. Sie bitten um ein Nachtquartier. Und wollen übermorgen zusammen wieder fortreisen. Der Hauptmann erkundigte sich nach dem Verhältnis dieser beiden Personen, das er nur im Allgemeinsten kannte. Sie hatten früher, beide schon anderwärts verheiratet, sich leidenschaftlich liebgewonnen. Eine doppelte Ehe war nicht ohne Aufsehen gestört. Man dachte an Scheidung. Bei der Baroness war sie möglich geworden, bei dem Grafen nicht. Sie mussten sich zum Scheine trennen, allein ihr Verhältnis blieb. Und wenn sie winters in der Residenz nicht zusammen sein konnten, so entschädigten sie sich sommers auf Lustreisen und in Bädern. Sie hätten wohl noch ein paar Tage wegbleiben können, bis wir den Vorwerksverkauf in Ordnung gebracht. Der Aufsatz ist fertig, die eine Abschrift habe ich hier, nun fehlt es aber an der zweiten. Und unser alter Kanzellist ist recht krank. Geben Sie mir's nur. Du wirst nicht damit fertig. Freilich müsste ich es übermorgen früh haben, und es ist viel. Es soll fertig sein. Die Gäste waren bewillkommt und eingeführt. Das Gespräch war lebhaft und abwechselnd, wie denn in Gegenwart solcher Personen alles und nichts zu interessieren scheint. Man bediente sich der französischen Sprache, um die Aufwartenden von dem Mitverständnis auszuschließen, und schweifte mit mutwilligem Behagen über hohe und mittlere Weltverhältnisse. Einer von meinen Freunden, dessen gute Laune sich meist in Vorschlägen zu neuen Gesetzen hervortat, behauptete, eine jede Ehe soll nur auf 5 Jahre geschlossen werden. Es sei, sagt er, dies eine schöne, ungerade, heilige Zahl und ein solcher Zeitraum eben hinreichend, um sich kennenzulernen, einige Kinder heranzubringen, sich zu entzweien und, was das Schönste sei, sich wieder zu versöhnen. Gewöhnlich rief er, wie glücklich würde die erste Zeit verstreichen. 2, 3 Jahre wenigstens ging vergnüglich hin. Dann würde doch wohl dem einen Teil daran gelegen sein, das Verhältnis länger dauern zu sehen. Die Gefälligkeit würde wachsen, je mehr man sich dem Termin der Aufkündigung näherte. Der gleichgültige, ja selbst der unzufriedene Teil würde durch ein solches Betragen begütigt und eingenommen. Man vergäße, wie man in guter Gesellschaft die Stunden vergisst, dass die Zeit verfließe, und fände sich aufs Angenehmste überrascht, wenn man nach verlaufenem Termin erst bemerkte, dass er schon stillschweigend verlängert sei. Und jener Freund tat noch einen anderen Gesetzesvorschlag. Eine Ehe sollte nur alsdann für unauflöslich gehalten werden, wenn entweder beide Teile oder wenigstens der eine Teil zum dritten Mal verheiratet wäre, denn was eine solche Person betreffe, so bekenne sie unwidersprechlich, dass sie die Ehe für etwas Unentbehrliches halte. Nun sei auch schon bekannt geworden, wie sie sich in ihren früheren Verbindungen betragen, ob sie Eigenheiten habe, die oft mehr zur Trennung Anlass geben als übrige Eigenschaften. Man habe sich also wechselseitig zu erkundigen, man habe ebenso gut auf Verheiratete wie auf Unverheiratete Acht zu geben, weil man ja nicht wisse, wie die Fälle kommen können. Es würde freilich das Interesse der Gesellschaft sehr vermehren. Denn in der Tat, jetzt, wenn wir verheiratet sind, fragt niemand weiter mehr nach unseren Tugenden, noch unseren Mängeln. Bei einer solchen Einrichtung hätten unsere lieben Wirte schon 2 Stufen glücklich überstiegen und könnten sich zu der dritten vorbereiten. Ja, Ihnen ist's wohl geraten. Hier hat der Tod willig getan, was die Konsistorien sonst nur ungern zu tun pflegen. Lassen wir die Toten ruhen. Warum? Da man ihren Ehren gedenken kann, sie waren bescheiden genug, sich mit einigen Jahren zu begnügen für mannigfaltiges Gute, das sie zurückließen. Wenn nur nicht gerade in solchen Fällen. das Opfer der besten Jahre gebracht. Ja, ja, ja, wohl. Man müsste darüber verzweifeln, wenn nicht überhaupt in der Welt so weniges eine gehoffte Folge zeigte. Kinder halten nicht, was sie versprechen, junge Leute sehr selten. Und wenn sie Wort halten, hält es ihnen die Welt nicht. Nun, wir müssen uns ja ohnehin bald genug gewöhnen, das gute Stück und teilweise zu genießen. Gewiss, Sie haben beide sehr schöner Zeiten genossen, wenn ich mir die Jahre zurückerinnere, da Sie und Eduard das schönste Paar bei Hof waren. Weder von so glänzenden Zeiten noch von so hervorleuchtenden Gestalten ist jetzt die Rede mehr. Wir wollen versuchen, wieder einzubringen, was wir versäumt haben. Ihre ersten Heiraten? Ach, waren doch so eigentlich rechte Heiraten von der verhassten Art. Und leider haben überhaupt die Heiraten, verzeihen Sie mir einen lebhafteren Ausdruck, etwas Tölpelhaftes. Sie verderben die zartesten Verhältnisse und es liegt doch eigentlich nur an der plumpen Sicherheit, auf die sich wenigstens ein Teil etwas zugute tut. Alles versteht sich von selbst und man scheint sich nur verbunden zu haben, damit eins wie das andere nunmehr seiner Wege gehe. Auch die neuen Parkanlagen kamen zur Sprache, die man sogleich nach Tische besuchte. Ottilie zog sich unter dem Vorwand häuslicher Beschäftigungen zurück. Eigentlich aber setzte sie sich nieder zur Abschrift. Der Graf wurde von dem Hauptmann unterhalten. Später gesellte sich Charlotte zu ihm. Als sie oben auf die Höhe gelangt waren und der Hauptmann gefällig hinuntereilte, um den Plan zu holen, sagte der Graf zu Charlotten: Dieser Mann gefällt mir außerordentlich. Er ist sehr wohl und im Zusammenhang unterrichtet. Ebenso scheint seine Tätigkeit sehr ernst und folgerecht. Was er hier leistet, würde in einem höheren Kreise von viel Bedeutung sein. Diese Bekanntschaft kommt mir sehr zu gelegener Zeit. Ich weiß eine Stelle, an die der Mann vollkommen passt. Und ich kann mir durch eine solche Empfehlung, indem ich ihn glücklich mache, einen hohen Freund auf das Allerbeste verbinden. Es war wie ein Donnerschlag, der auf Charlotten herabfiel. Wenn ich von etwas überzeugt bin, geht es bei mir geschwind her. Ich habe schon meinen Brief im Kopfe zusammengestellt und mich drängt, ihn zu schreiben. Sie verschaffen mir einen reitenden Boten, den ich noch heute Abend wegschicken kann. Charlotte war innerlich zerrissen. Von diesen Vorschlägen sowie von sich selbst überrascht, konnte sie kein Wort hervorbringen. Der Graf fuhr glücklicherweise fort, von seinen Plänen für den Hauptmann zu sprechen, deren günstiges Charlotten nur allzu sehr in die Augen fiel. Aber mit wie anderen Augen sah sie den Freund an, den sie verlieren sollte. Mit einer notdürftigen Verbeugung wandte sie sich weg und eilte hinunter nach der Mooshütte. Schon auf halbem Wege stürzten ihr die Tränen aus den Augen, und nun warf sie sich in den engen Raum der kleinen Einsiedelei und überließ sich ganz einem Schmerz, einer Leidenschaft, einer Verzweiflung, von deren Möglichkeit sie wenige Augenblicke vorher auch nicht die leiseste Ahnung gehabt hatte. Als man sich zum Abendessen zusammengesetzt hatte, war eine völlig andere Stimmung in der Gesellschaft verbreitet. Auch nach Tische fand sich ein Zwiespalt in der Gesellschaft. Der Graf, der den Hauptmann recht ergründen wollte, brauchte bei einem so ruhigen, keineswegs eitlen und überhaupt lakonischen Manne verschiedene Wendungen, um zu erfahren, was er wünschte. Sie gingen miteinander an der einen Seite des Saals auf und ab, indes Eduard, aufgeregt von Wein und Hoffnung, mit Ottilien an einem Fenster scherzte. Charlotte und die Baroness aber stillschweigend an der anderen Seite des Saals nebeneinander hin und wieder gingen. Ihr Schweigen und müßiges Umherstehen brachte denn auch zuletzt eine Stockung in die übrige Gesellschaft. Die Frauen zogen sich zurück auf ihren Flügel, die Männer auf den anderen. Und so schien dieser Tag abgeschlossen. Eduard begleitete den Grafen auf sein Zimmer und ließ sich recht gern durchs Gespräch verführen, noch eine Zeit lang bei ihm zu bleiben. Der Graf verlor sich in vorige Zeiten, gedachte mit Lebhaftigkeit an die Schönheit Charlottens, die er als ein Kenner mit vielem Feuer entwickelte. Ein schöner Fuß ist eine große Gabe der Natur. Diese Anmut ist unverwüstlich. Ich habe sie heute im Gehen beobachtet. Noch immer möchte man ihren Schuh küssen. Ah, es ist hoch Mitternacht und eben gerechte Zeit. Ich muss Sie, lieber Baron, um eine Gefälligkeit bitten. Führen Sie mich heute, wie ich Sie damals führte. Ich habe der Baroness das Versprechen gegeben, Sie noch zu besuchen. Wir haben uns den ganzen Tag nicht allein gesprochen. Wir haben uns so lange nicht gesehen. Und nichts ist natürlicher, als dass man sich nach einer vertraulichen Stunde sehnt. Zeigen Sie mir den Hinweg, den Rückweg will ich schon finden. Und auf alle Fälle werde ich über keine Stiefel wegzustolpern haben. Ich will Ihnen recht gern diese gastliche Gefälligkeit erzeigen. Nur sind die drei Frauenzimmer drüben zusammen auf dem Flügel. Wer weiß, ob wir sie nicht noch beieinander finden oder was wir sonst für Händel anrichten, die irgendein wunderliches Ansehen gewinnen. Nur ohne Sorge, die Baroness erwartet mich. Sie ist um diese Zeit gewiss auf ihrem Zimmer. Und allein. Die Sache ist übrigens leicht, versetzte Eduard und nahm ein Licht, dem Grafen vorleuchtend, eine geheime Treppe hinunter, die zu einem langen Gang führte. Am Ende desselben öffnete Eduard eine kleine Türe. Sie erstiegen eine Wendeltreppe. Oben auf einem engen Ruheplatz deutete Eduard dem Grafen, dem er das Licht in die Hand gab, nach einer Tapetentüre rechts, die beim ersten Versuch sogleich sich öffnete, den Grafen aufnahm und Eduarden in dem dunklen Raum zurückließ. Eine andere Türe links ging in Charlottens Schlafzimmer. Er hörte Reden und horchte. Charlotte sprach zu ihrem Kammermädchen. »Ist Ottilien schon zu Bette?« »Nein«, versetzte jene. »Sie sitzt noch unten und schreibt.« »So zünde sie das Nachtlicht an und gehe sie nur hin. Es ist spät. Die Kerze will ich selbst auslöschen und für mich zu Bette gehen.« Eduard hörte mit Entzücken, dass Ottilie noch schreibe. »Sie beschäftigt sich für mich.« Durch die Finsternis, ganz in sich selbst geengt, sah er sie sitzen, schreiben. Er glaubte, zu ihr zu treten, sie zu sehen, wie sie sich nach ihm umkehrte. Er fühlte ein unüberwindliches Verlangen, ihr noch einmal nahe zu sein. Von hier aber war kein Weg in das Halbgeschoss, wo sie wohnte. Nun fand er sich unmittelbar an seiner Frauentüre. Eine sonderbare Verwechslung ging in seiner Seele vor. Er suchte, die Türe aufzudrehen, er fand sie verschlossen, er pochte leise an. Charlotte hörte nicht. Sie ging in dem größeren Nebenzimmer lebhaft auf und ab. Sie wiederholte sich aber und abermals, was sie seit jenem unerwarteten Vorschlag des Grafen oft genug bei sich um und um gewendet hatte. Der Hauptmann schien vor ihr zu stehen. Er füllte noch das Haus, er belebte noch die Spaziergänge, und er sollte fort. Das alles sollte leer werden. Sie warf sich auf den Sofa und überließ sich ganz ihrem Schmerz. Eduard seinerseits konnte von der Türe nicht weg. Er pochte nochmals und zum dritten Mal etwas stärker, so dass Charlotte durch die Nachtstille es ganz deutlich vernahm und erschreckt auffuhr. Der erste Gedanke war, es könne, es müsse der Hauptmann sein. Der zweite, das sei unmöglich. Sie ging ins Schlafzimmer, trat leise zu der verriegelten Tapetentür. Ist jemand da? Ich bin's. Wer? Ihr stand des Hauptmanns Gestalt vor der Tür. Eduard! Sie öffnete, und ihr Gemahl stand vor ihr. Er begrüßte sie mit einem Scherz. Es ward ihr möglich, in diesem Tone fortzufahren. Er verwickelte den rätselhaften Besuch in rätselhafte Erklärungen. Warum ich denn aber eigentlich komme, muss ich dir nur gestehen. Ich habe ein Gelübde getan, heute Abend noch deinen Schuh zu küssen. Das ist dir lange nicht eingefallen. Desto schlimmer und desto besser. Sie hatte sich in einen Sessel gesetzt, um ihre leichte Nachtkleidung seinen Blicken zu entziehen. Er warf sich vor ihr nieder und sie konnte sich nicht erwehren, dass er nicht ihren Schuh küsste und dass, als dieser ihm in der Hand blieb, er den Fuß ergriff und ihn zärtlich an seine Brust drückte. Charlotte war eine von den Frauen, die von Natur mäßig im Ehestande ohne Vorsatz und Anstrengung die Art und Weise der Liebhaberinnen fortführen. Niemals reizte sie den Mann. Ja, seinem Verlangen kam sie kaum entgegen. Aber ohne Kälte und abstoßende Strenge glich sie immer einer liebevollen Braut, die selbst vor dem Erlaubten noch innige Scheu trägt. Und so fand sie Eduard diesen Abend in doppeltem Sinne. Wie sehnlich wünschte sie den Gatten weg, denn die Luftgestalt des Freundes schien ihr Vorwürfe zu machen. Aber das, was Eduarden hätte entfernen sollen, zog ihn nur mehr an. Eine gewisse Bewegung war an ihr sichtbar. Sie hatte geweint, und wenn weiche Personen dadurch meist an Anmut verlieren, so gewinnen diejenigen dadurch unendlich, die wir gewöhnlich als stark und gefasst kennen. Eduard war so liebenswürdig, so freundlich, so dringend. Er bat sie, bei ihr bleiben zu dürfen. Er forderte nicht, bald ernst, bald scherzhaft, suchte er sie zu bereden. Er dachte nicht daran, dass er Rechte habe, und löschte zuletzt mutwillig die Kerze aus. In der Lampendämmerung sogleich behauptete die innere Neigung, behauptete die Einbildungskraft ihre Rechte über das Wirkliche. Eduard hielt nur Ottilien in seinen Armen, Charlotten schwebte der Hauptmann näher oder ferner vor der Seele, und so verwebten, wundersam genug, sich Abwesendes und Gegenwärtiges, reizend und wonnevoll durcheinander. Als Eduard des anderen Morgens an dem Busen seiner Frau erwachte, schien ihm der Tag ahnungsvoll hereinzublicken. Die Sonne schien ihm ein Verbrechen zu beleuchten. Er schlich sich leise von ihrer Seite, und sie fand sich seltsam genug allein, als sie erwachte. Es war Abend geworden. Eduard, Charlotte und der Hauptmann, welche die Fremden, ehe sie sich in den Wagen setzten, eine Strecke zu Fuß begleitet hatten, wurden einig, noch einen Spaziergang nach den Teichen zu machen. Ein Kahn war angekommen, den Eduard mit ansehnlichen Kosten aus der Ferne verschrieben hatte. Man wollte versuchen, ob er sich leicht bewegen und lenken lasse. Der Hauptmann stand schon im Hinterteile des Kahns und hatte ein Ruder ergriffen. Charlotte stieg ein, Eduard gleichfalls, und fasste das andere Ruder. Aber als er eben im Abstoßen begriffen war, gedachte er Ottiliens, gedachte, dass ihn diese Wasserfahrt verspäten, wer weiß erst wann, zurückführen würde. Er entschloss sich kurz und gut, sprang wieder ans Land, reichte dem Hauptmann das andere Ruder und eilte sich flüchtig entschuldigend nach Hause. Dort vernahm er, Ottilie habe sich eingeschlossen, sie schreibe. Endlich trat sie herein, glänzend von Liebenswürdigkeit. Sie legte das Original und die Abschrift vor Eduard auf den Tisch. Wollen wir kollationieren? Die ersten Blätter waren mit der größten Sorgfalt mit einer zarten, weiblichen Hand geschrieben. Dann schienen sich die Züge zu verändern, leichter und freier zu werden. Aber wie erstaunt war er, als er die letzten Seiten mit den Augen überlief. Um Gottes Willen. Was ist das? Das ist meine Hand. Besonders der Schluss war ganz, als wenn er ihn selbst geschrieben hätte. Du liebst mich. Ottilie, du liebst mich. Und sie hielten einander umfasst. Wer das andere zuerst ergriffen, wäre nicht zu unterscheiden gewesen. Von diesem Augenblick an war die Welt für Eduarden umgewendet. Er nicht mehr, was er gewesen, die Welt nicht mehr, was sie gewesen. Sie standen voreinander. Er hielt ihre Hände. Sie sahen einander in die Augen, im Begriff, sich wieder zu umarmen. Als Eduard ans Ufer springend den Kahn vom Lande stieß, Gattin und Freund dem schwankenden Element selbst überantwortete, sah nunmehr Charlotte den Mann, um den sie im Stillen schon so viel gelitten hatte, in der Dämmerung vor sich sitzen und durch die Führung zweier Ruder das Fahrzeug in beliebiger Richtung fortbewegen. Sie empfand eine tiefe, selten gefühlte Traurigkeit. Das Kreisen des Kahns, das Plätschern der Ruder, der über den Wasserspiegel hinschauernde Windhauch, das Säuseln der Rohre, das letzte Schweben der Vögel, das Blinken und Wiederblinken der ersten Sterne, alles hatte etwas Geisterhaftes in dieser allgemeinen Stille. Es war das erste Mal, dass der Hauptmann die Teiche befuhr, und ob er gleich im Allgemeinen ihre Tiefe untersucht hatte, so waren ihm doch die einzelnen Stellen unbekannt. Dunkel fing es an zu werden. Er richtete seinen Lauf dahin, wo er einen bequemen Ort zum Aussteigen vermutete und den Fußpfad nicht entfernt wusste, der nach dem Schlosse führte. Aber auch von dieser Bahn wurde er einigermaßen abgelenkt, als Charlotte mit einer Art von Ängstlichkeit den Wunsch wiederholte, bald am Lande zu sein. Er näherte sich mit erneuten Anstrengungen dem Ufer, aber leider fühlte er sich in einiger Entfernung davon angehalten. Er hatte sich festgefahren und seine Bemühungen, wieder loszukommen, waren vergebens. Was war zu tun? Ihm blieb nichts übrig, als in das Wasser zu steigen, das seicht genug war, und die Freundin an das Land zu tragen. Glücklich brachte er die liebe Bürde hinüber, stark genug, um nicht zu schwanken oder ihr einige Sorgen zu geben, aber doch hatte sie ängstlich ihre Arme um seinen Hals geschlungen. Er hielt sie fest und drückte sie an sich. Erst auf einem Rasenabhang ließ er sie nieder, nicht ohne Bewegung und Verwirrung. Sie lag noch an seinem Halse. Er schloss sie aufs Neue in seine Arme und drückte einen lebhaften Kuss auf ihre Lippen. Aber auch im Augenblick lag er zu ihren Füßen, drückte seinen Mund auf ihre Hand. Charlotte, werden Sie mir vergeben? Dass dieser Augenblick in unserem Leben Epoche mache, können wir nicht verhindern. Aber dass sie unser Wert sei, hängt von uns ab. Sie müssen scheiden, lieber Freund. Und sie werden scheiden. Der Graf macht Anstalt, ihr Schicksal zu verbessern. Es freut und schmerzt mich. Ich wollte es verschweigen, bis es gewiss wäre. Der Augenblick nötigt mich, dies Geheimnis zu entdecken. Nur insofern kann ich Ihnen, kann ich mir verzeihen. Wenn wir den Mut haben, unsere Lage zu ändern, da es von uns nicht abhängt, unsere Gesinnung zu ändern. Sie hob ihn auf und ergriff seinen Arm, um sich darauf zu stützen. Und so kamen sie stillschweigend nach dem Schlosse. Von dem Grafen war ein Brief an den Hauptmann angekommen, und zwar ein doppelter. Einer zum Vorzeigen, der sehr schöne Aussichten in die Ferne darwies, der andere hingegen, der ein entschiedenes Anerbieten für die Gegenwart enthielt, eine bedeutende Hof- und Geschäftsstelle, den Charakter als Major, ansehnlichen Gehalt und andere Vorteile sollten wegen verschiedener Nebenumstände noch geheim gehalten werden. Auch unterrichtete der Hauptmann seine Freunde nur von jenen Hoffnungen und verbarg, was so nahe bevorstand. Die drei Teiche in einen See zu verwandeln, hätte jetzt der Hauptmann am liebsten ganz widerraten. Der untere Damm war zu verstärken, die mittleren abzutragen, und die ganze Sache in mehr als einem Sinne wichtig und bedenklich. Beide Arbeiten aber, wie sie ineinander wirken konnten, waren schon angefangen, und hier kam ein junger Architekt, ein ehemaliger Zögling des Hauptmanns, sehr erwünscht, der teils mit Anstellung tüchtiger Meister, teils mit Verdingen der Arbeit, wo sich's tun ließ, die Sache förderte und dem Werke Sicherheit und Dauer versprach. So arbeitete man immer mit Anstrengung, um Ottiliens Geburtstag zu verherrlichen ohne dass man es aussprach oder sich's recht aufrichtig bekannte. Eduards Neigung war aber grenzenlos. Wie er sich Ottilien zuzueignen begehrte, so kannte er auch kein Maß des Hingebens, Schenkens, Versprechens, bestellte sogleich in der Stadt den niedlichsten Koffer, mit rotem Saffian überzogen, mit Stahlnägeln beschlagen und angefüllt mit Geschenken. Einen anderen Vorschlag tat Eduards Kammerdiener. Es war ein kleines Feuerwerk vorhanden, das man immer abzubrennen versäumt hatte. Dies konnte man leicht verstärken und erweitern. Eduard ergriff den Gedanken und jener versprach, für die Ausführung zu sorgen. Die Sache sollte ein Geheimnis bleiben. Endlich leuchtete Eduarden der sehnlich erwartete Morgen. Und nach stellten viele Gäste sich ein, denn man hatte die Einladungen weit umhergeschickt und manche, die das Legen des Grundsteins versäumt hatten, wovon man so viel Artiges erzählte, wollten diese zweite Feierlichkeit um so weniger verfehlen. Schon hatte sich das Volk auf die oberwärts abgestochenen und vom Rasen entblößten Dämme gedrängt, wo das Erdreich uneben und unsicher war. Ein ruhiger Abend, eine vollkommene Windstille, versprachen das nächtliche Fest zu begünstigen. Als auf einmal ein entsetzliches Geschrei entstand. Große Schollen hatten sich vom Damme losgetrennt, man sah mehrere Menschen ins Wasser stürzen. Das Erdreich hatte nachgegeben unter dem Drängen und Treten der immer zunehmenden Menge. Jeder wollte den besten Platz haben und nun konnte niemand vorwärts noch zurück. Nebst einigen Entschlossenen eilte der Hauptmann herbei, trieb sogleich die Menge von dem Damm herunter nach den Ufern, um den Hilfreichen freie Hand zu geben, welche die Versinkenden herauszuziehen suchten. Schon waren alle teils durch eigenes, teils durch fremdes Bestreben wieder auf dem Trocknen, bis auf einen Knaben, der durch allzu ängstliches Bemühen, statt sich dem Damm zu nähern, sich davon entfernt hatte. Des Hauptmanns Entschluss war gefasst, er warf die Oberkleider weg, alle Augen richteten sich auf ihn und seine tüchtige, kräftige Gestalt flößte jedermann Zutrauen ein. Aber ein Schrei der Überraschung drang aus der Menge hervor, als er sich ins Wasser stürzte. Jedes Auge begleitete ihn, der als geschickter Schwimmer den Knaben bald erreichte und ihn, jedoch für tot, an den Damm brachte. Der Chirurgus kommt und übernimmt den totgeglaubten Knaben. Charlotte tritt hinzu. Sie bittet den Hauptmann, nur für sich zu sorgen, nach dem Schlosse zurückzukehren und die Kleider zu wechseln. Eduard ist beschäftigt, jedermann zuzureden, man solle bleiben, in kurzem gedenkt er das Zeichen zu geben und das Feuerwerk soll beginnen. Charlotte tritt hinzu und bittet ihn, ein Vergnügen zu verschieben, das jetzt nicht am Platze sei und das in dem gegenwärtigen Augenblick nicht genossen werden könne. Sie erinnert ihn, was man dem Geretteten und dem Retter schuldig sei. Der Chirurgus wird schon seine Pflicht tun. Er ist mit allem versehen. Unser Zudringen wäre nur eine hinderliche Teilnahme. Charlotte bestand auf ihrem Sinne und winkte Ottilien, die sich sogleich zum Weggehen anschickte. Eduard ergriff ihre Hand und rief: Wir wollen diesen Tag nicht im Lazarett endigen. Zur barmherzigen Schwester ist sie zu gut. Auch ohne uns werden die Scheintoten erwachen und die Lebendigen sich abtrocknen. Charlotte schwieg und ging. Einige folgten ihr, andere diesen. Endlich wollte niemand der Letzte sein, und so folgten alle. Eduard und Ottilie fanden sich allein unter den Platanen. Nein, Ottilie, das Außerordentliche geschieht nicht auf glattem, gewöhnlichem Wege. Dieser überraschende Vorfall von heute Abend bringt uns schneller zusammen. Du bist die meine. Ich habe dir's schon so oft gesagt und geschworen. Wir wollen es nicht mehr sagen und schwören. Nun soll es werden. Brennt es ab! Für dich allein war es bestellt, Ottilie. Und nun sollst du es auch allein sehen. Erlaube mir, an deiner Seite sitzend, es mitzugenießen. Zu Hause war indes alles erwünscht gelungen. Die Tätigkeit des Chirurgen, die Bereitschaft alles Nötigen, der Beistand Charlottens, alles wirkte zusammen, und der Knabe ward wieder zum Leben hergestellt.

Technische Realisation Gerd Ulrich Poggensee und Christina Ocker. Regieassistenz Margit Kress. Hörspielbearbeitung und Regie Walter Adler. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1999. Die Wahlverwandtschaften, ein Roman aus dem Jahr 1809 von Johann Wolfgang Goethe. Zweiter Teil. Im gemeinen Leben begegnet uns oft, was wir in der Epopöe als Kunstgriff des Dichters zu rühmen pflegen, dass nämlich, wenn die Hauptfiguren sich entfernen, verbergen, sich der Untätigkeit hingeben, gleich so dann schon ein zweiter, dritter, bisher kaum bemerkter den Platz füllt und, indem er seine ganze Tätigkeit äußert, uns gleichfalls der Aufmerksamkeit, der Teilnahme, ja, des Lobes und Preises würdig erscheint. So zeigte sich gleich nach der Entfernung des Hauptmanns und Eduards jener Architekt täglich bedeutender, von welchem die Anordnung und Ausführung so manches Unternehmens allein abhing, wobei er sich genau, verständig und tätig erwies und zugleich den Damen auf mancherlei Art beistand und in stillen, langwierigen Stunden sie zu unterhalten wusste. Wir erinnern uns jener Veränderung, welche Charlotte mit dem Kirchhofe vorgenommen hatte. Die sämtlichen Monumente waren von ihrer Stelle gerückt und hatten an der Mauer, an dem Sockel der Kirche Platz gefunden. Der übrige Raum war geebnet. Allein auch auf die Kirche sollte sich seine Sorgfalt erstrecken, auf ein Gebäude, das gleich anfänglich seine Aufmerksamkeit an sich gezogen hatte. Dem Architekten fiel es nicht schwer, sich von Charlotten eine mäßige Summe zu erbitten, wovon er das Äußere sowohl als das Innere im altertümlichen Sinne herzustellen und mit dem davorliegenden Auferstehungsfelde zur Übereinstimmung zu bringen gedachte. Er hatte selbst viel Handgeschick und einige Arbeiter, die noch am Hausbau beschäftigt waren, wollte man gern so lange beibehalten, bis auch dieses fromme Werk vollendet wäre. Man war nunmehr in dem Falle, das Gebäude selbst mit allen Umgebungen und Angebäuden zu untersuchen, und da zeigte sich zum größten Erstaunen und Vergnügen des Architekten eine wenig bemerkte kleine Seitenkapelle von noch geistreicheren, leichteren Maßen, von noch gefälligeren und fleißigeren Zieraten. Aus Ottiliens Tagebuche. Neben denen der einst zu ruhen, die man liebt, ist die angenehmste Vorstellung, welche der Mensch haben kann, wenn er einmal über das Leben hinausdenkt. Zu den Seinigen versammelt werden, ist ein so herzlicher Ausdruck. Wenn man die vielen versunkenen, die durch Kirchgänger abgetretenen Grabsteine, die über ihren Grabmälern selbst zusammengestürzten Kirchen erblickt, so kann einem das Leben nach dem Tode doch immer wie ein zweites Leben vorkommen, in das man nun im Bilde, in der Überschrift eintritt und länger darin verweilt, als in dem eigentlichen lebendigen Leben. Aber auch dieses Bild, dieses zweite Dasein, verlischt früher oder später. Wie über die Menschen, so auch über die Denkmäler, lässt sich die Zeit ihr Recht nicht nehmen. Es ist eine so angenehme Empfindung, sich mit etwas zu beschäftigen, was man nur halb kann, und dass niemand den Dilettanten schelten sollte, wenn er sich mit einer Kunst abgibt, die er nie lernen wird, noch den Künstler tadeln dürfte, wenn er über die Grenzen seiner Kunst hinaus in einem benachbarten Felde sich zu ergehen Lust hat. Mit so billigen Gesinnungen betrachten wir die Anstalten des Architekten zum Ausmalen der Kapelle. Die Farben waren bereitet, die Maße genommen, die Kartone gezeichnet. Allen Anspruch auf Erfindung hatte er aufgegeben, er hielt sich an seine Umrisse, nur die sitzenden und schwebenden Figuren geschickt auszuteilen, den Raum damit geschmackvoll auszuzieren, war seine Sorge. Das Gerüste stand, die Arbeit ging vorwärts, und da schon einiges, was in die Augen fiel, erreicht war, konnte es ihm nicht zuwider sein, dass Charlotte mit Ottilien ihn besuchte. Die Frauen waren zu ihm aufs Gerüst gestiegen, und Ottilie bemerkte kaum, wie abgemessen leicht und bequem das alles zuging, als sich in ihr das durch früheren Unterricht Empfangene mit einmal zu entwickeln schien. Sie nach Farbe und Pinsel griff und auf erhaltene Anweisung ein faltenreiches Gewand mit so viel Reinlichkeit als Geschicklichkeit anlegte. Die Nähe des schönen Kindes musste wohl in die Seele des jungen Mannes, der noch keine natürliche oder künstlerische Physiognomie vorgefasst hatte, einen so lebhaften Eindruck machen, dass ihm nach und nach auf dem Wege vom Auge zur Hand nichts verloren ging. Ja, dass beide zuletzt ganz gleichstimmig arbeiteten. Genug, eins der letzten Gesichtchen glückte vollkommen, so dass es schien, als wenn Ottilie selbst aus den himmlischen Räumen heruntersähe. Aus Ottiliens Tagebuche. Eine Bemerkung des jungen Künstlers muss ich aufzeichnen. Wie am Handwerker, so am bildenden Künstler kann man auf das Deutlichste gewahr werden, dass der Mensch sich das am wenigsten zuzueignen vermag, was ihm ganz eigens angehört. Seine Werke verlassen ihn so wie die Vögel das Nest, worin sie ausgebrütet wurden. Man mag sich stellen, wie man will, und man denkt sich immer sehend. Ich glaube, der Mensch träumt nur, damit er nicht aufhöre zu sehen. Es könnte wohl sein, dass das innere Licht einmal aus uns heraustrete, so dass wir keines anderen mehr bedürften. Das Jahr klingt ab. Der Wind geht über die Stoppeln und findet nichts mehr zu bewegen. Nur die roten Beeren jener schlanken Bäume scheinen uns noch an etwas Munteres erinnern zu wollen. So wie uns der Taktschlag des Dreschers den Gedanken erweckt, dass in der abgesichelten Ehre so viel Nährendes und Lebendiges verborgen liegt. Charlottens Niederkunft nahte heran. Ottilie besorgte das Hauswesen, indem sie kaum daran denken durfte, was sie tat. Sie hatte sich zwar völlig ergeben, sie wünschte für Charlotten, für das Kind, für Eduarden, sich auch noch ferner auf das Dienstlichste zu bemühen, aber sie sah nicht ein, wie es möglich werden wollte. Nichts konnte sie vor völliger Verworrenheit retten, als dass sie jeden Tag ihre Pflicht tat. Ein Sohn war glücklich zur Welt gekommen, und die Frauen versicherten sämtlich, es sei der ganze leibhafte Vater. Nur Ottilie konnte es im Stillen nicht finden, als sie der Wöchnerin Glück wünschte und das Kind auf das Herzlichste begrüßte. Otto sollte das Kind heißen. Es konnte keinen anderen Namen führen als den Namen des Vaters und des Freundes. Die Feier des Taufaktes sollte würdig, aber beschränkt und kurz sein. Der alte Geistliche, unterstützt vom Kirchdiener, trat mit langsamen Schritten heran. Das Gebet war verrichtet, Ottilien das Kind auf die Arme gelegt, und als sie mit Neigung auf dasselbe heruntersah, erschrak sie nicht wenig an seinen offenen Augen, denn sie glaubte, in ihre eigenen zu sehen, eine solche Übereinstimmung hätte jeden überraschen müssen. Der alte Geistliche stutzte gleichfalls, indem er in der Bildung desselben eine so auffallende Ähnlichkeit, und zwar mit dem Hauptmann, erblickte, dergleichen ihm sonst noch nie vorgekommen war. Dass der gute alte Mann sich gern gesetzt hätte, entging wohl allen, doch dann, als man das Kind dem Alten hinhielt, sah man, dass dieser sich zwar erst gegen dasselbe zu neigen schien, nachher aber schnell zurücksank. Vom Fall kaum abgehalten, ward er in einen Sessel gebracht und man musste ihn ungeachtet aller augenblicklichen Beihilfe für tot ansprechen. So unmittelbar Geburt und Tod, Sarg und Wiege nebeneinander zu sehen und zu denken, nicht bloß mit der Einbildungskraft, sondern mit den Augen diese ungeheuren Gegensätze zusammenzufassen, war für die Umstehenden eine schwere Aufgabe, je überraschender sie vorgelegt wurde. Ottilie allein betrachtete den Eingeschlummerten, der noch immer seine freundliche, einnehmende Miene behalten hatte, mit einer Art von Neid. Das Leben ihrer Seele war getötet. Warum sollte der Körper noch erhalten werden? Wenn sie sich abends zur Ruhe gelegt und im süßen Gefühl noch zwischen Schlaf und Wachen schwebte, schien es ihr, als wenn sie in einen ganz hellen, doch mild erleuchteten Raum hineinblickte. In diesem sah sie Eduarden ganz deutlich, und zwar nicht gekleidet, wie sie ihn sonst gesehen, sondern im kriegerischen Anzug, jedes Mal in einer anderen Stellung, die aber vollkommen natürlich war und nichts Fantastisches an sich hatte, stehend, gehend, liegend, reitend. Gewöhnlich schlief sie über der Erscheinung ein, und wenn sie nach einer ruhigen Nacht morgens wieder erwachte, so war sie erquickt, getröstet. Sie fühlte sich überzeugt, Eduard lebe noch, sie stehe mit ihm noch in dem innigsten Verhältnis. Der Frühling war gekommen, später aber auch rascher und freudiger als gewöhnlich. Ottilie fand nun im Garten die Frucht ihres Vorsehens, alles keimte, grünte und blühte zur rechten Zeit. Aus Ottiliens Tagebuche. Einen guten Gedanken, den wir gelesen, etwas Auffallendes, das wir gehört, tragen wir wohl in unser Tagebuch. Nehmen wir uns aber zugleich die Mühe, aus den Briefen unserer Freunde eigentümliche Bemerkungen, originelle Ansichten, flüchtige, geistreiche Worte auszuzeichnen, so würden wir sehr reich werden. Briefe hebt man auf, um sie nie wieder zu lesen. Man zerstört sie zuletzt einmal aus Diskretion, und so verschwindet der schönste, unmittelbarste Lebenshauch unwiederbringlich für uns und andere. Ich nehme mir vor, dieses Versäumnis wieder gut zu machen. Ein Leben ohne Liebe, ohne die Nähe des Geliebten, ist nur eine Comédie à tiroir, ein schlechtes Schubladenstück. Man schiebt eine nach der anderen heraus und wieder hinein und eilt zur folgenden. Alles, was auch Gutes und Bedeutendes vorkommt, hängt nur kümmerlich zusammen. Man muss überall von vorn anfangen und möchte überall enden. Charlotte von ihrer Seite befindet sich munter und wohl. Sie freut sich an dem tüchtigen Knaben, dessen vielversprechende Gestalt ihr Auge und Gemüt stündlich beschäftigt. Sie erhält durch ihn einen neuen Bezug auf die Welt und auf den Besitz. Ihre alte Tätigkeit regt sich wieder. Sie erblickt, wo sie auch hinsieht, im vergangenen Jahre vieles getan und empfindet Freude am Getanen. Von einem eigenen Gefühl belebt, steigt sie zum Haus auf der Höhe mit Ottilien und dem Kinde. Das Haus selbst war nahezu bewohnbar. Die Aussicht, besonders aus den oberen Zimmern, höchst mannigfaltig. Je länger man sich umsah, desto mehr Schönes entdeckte man. Was mussten nicht hier die verschiedenen Tagszeiten, was Mond und Sonne für Wirkungen hervorbringen? Hier zu verweilen war höchst wünschenswert, und wie schnell ward die Lust zu bauen und zu schaffen in Charlotten wieder erweckt, da sie alle grobe Arbeit getan fand. So wohnten die Frauenzimmer mit dem Kinde nun oben, und von diesem Aufenthalt als von einem neuen Mittelpunkt eröffneten sich ihnen unerwartete Spaziergänge. Sie genossen vergnüglich, in einer höheren Region der freien, frischen Luft bei dem schönsten Wetter. In dieser schönen Zeit kam Charlotten der Besuch eines Engländers sehr gelegen, der Eduarden auf Reisen kennengelernt, einige Male getroffen hatte und nunmehr neugierig war, die schönen Anlagen zu sehen, von denen er so viel Gutes erzählen hörte. Er brachte ein Empfehlungsschreiben vom Grafen mit und stellte zugleich einen stillen, aber sehr gefälligen Mann als seinen Begleiter vor. In seiner Gegenwart genossen die Frauenzimmer erst vollkommen ihre Umgebung. Übrigens war er außer den geselligen Stunden keineswegs lästig, denn er beschäftigte sich die größte Zeit des Tages, die malerischen Aussichten des Parks in einer tragbaren dunklen Kammer aufzufangen und zu zeichnen, um dadurch sich und anderen von seinen Reisen eine schöne Frucht zu gewinnen. Und wo gefällt es Ihnen am besten? Und wo würden Sie Ihre Wohnung aufschlagen, wenn Sie zu wählen hätten? Ich habe mir nun angewöhnt, überall zu Hause zu sein und finde zuletzt nichts bequemer, als dass andere für mich bauen, pflanzen und sich häuslich bemühen. Nach meinen eigenen Besitzungen sehne ich mich nicht zurück. Teils aus politischen Ursachen, vorzüglich aber, weil mein Sohn, für den ich alles eigentlich getan und eingerichtet, dem ich es zu übergeben, mit dem ich es noch zu genießen hoffte, an allem keinen Teil nimmt, sondern nach Indien gegangen ist, um sein Leben dort, wie manche andere, höher zu nutzen. Oder gar zu vergeuden. Selbst bei vielen Mitteln sind wir immer nur halb und halb zu Hause. Besonders auf dem Lande, wo uns manches Gewohnte der Stadt fehlt. Das Buch, das wir am eifrigsten wünschten, ist nicht zur Hand. Und gerade, was wir am meisten bedürften, ist vergessen. Wir richten uns immer häuslich ein, um wieder auszuziehen. Und wenn wir es nicht mit Willen und Willkür tun, so wirken Verhältnisse, Leidenschaften, Zufälle, Notwendigkeit und was nicht alles. Ottilie war durch diese traulichen Reden in den schrecklichsten Zustand versetzt, denn es zerriss mit Gewalt vor ihr der anmutige Schleier und es schien ihr, als wenn alles, was bisher für Haus und Hof, für Garten, Park und die ganze Umgebung geschehen war, ganz eigentlich umsonst sei, weil der, dem es alles gehörte, es nicht genösse, weil auch der, wie der gegenwärtige Gast zum Herumschweifen in der Welt, und zwar zu dem Gefährlichsten, durch die Liebsten und Nächsten gedrängt worden. Nun glaub ich, auf dem rechten Wege zu sein, da ich mich immerfort als einen Reisenden betrachte, der vielem entsagt, um vieles zu genießen. Ich bin an den Wechsel gewöhnt. Ja, er wird mir Bedürfnis, wie man in der Oper immer wieder auf eine neue Dekoration wartet, gerade weil schon so viele da gewesen. Was ich mir von dem besten und dem schlechtesten Wirtshause versprechen darf, ist mir bekannt. Es mag so gut oder so schlimm sein, als es will. Nirgends finde ich das Gewohnte. Und am Ende läuft es auf eins hinaus. Ganz von einer notwendigen Gewohnheit oder ganz von der willkürlichsten Zufälligkeit abzuhängen. Bei dieser Schilderung sah Ottilie nur Eduarden vor sich, wie er nun auch mit Entbehren und Beschwerde auf ungebahnten Straßen hinziehen, mit Gefahr und Not zu Felde liege und bei so viel Unbestand und Wagnis sich gewöhne, heimatlos und freundlos zu sein, alles wegzuwerfen, nur um nicht verlieren zu können. Der Zustand Eduards kam ihr so kümmerlich, so jämmerlich vor, dass sie sich entschloss, es koste, was es wolle, zu seiner Wiedervereinigung mit Charlotten alles beizutragen, ihren Schmerz und ihre Liebe an irgendeinem stillen Orte zu verbergen und durch irgendeine Art von Tätigkeit zu betrügen. Die Fremden hatten sich entfernt und ungeachtet man von ihnen auf eine sonderbare Weise berührt worden war, doch den Wunsch zurückgelassen, dass man sie irgendwo wieder antreffen möchte. Charlotte benutzte nunmehr die schönen Tage, um in der Nachbarschaft ihre Gegenbesuche zu enden, womit sie kaum fertig werden konnte, indem sich die ganze Landschaft umher, einige wahrhaft teilnehmend, andere bloß der Gewohnheit wegen bisher fleißig um sie bekümmert hatten. Zu Hause belebte sie der Anblick des Kindes. Es war gewiss jeder Liebe, jeder Sorgfalt wert. Man sah in ihm ein wunderbares, ja ein Wunderkind, höchst erfreulich dem Anblick an Größe, Ebenmaß, Stärke und Gesundheit. Und was noch mehr in Verwunderung setzte, war jene doppelte Ähnlichkeit, die sich immer mehr entwickelte. Den Gesichtszügen und der ganzen Form nach glich das Kind immer mehr dem Hauptmann, die Augen ließen sich immer weniger von Ottiliens Augen unterscheiden. Ottilie fuhr fort, das Kind in die freie Luft zu tragen. Selten unterließ sie dabei, ein Buch mitzunehmen, und so bildete sie, das Kind auf dem Arm, lesend und wandelnd, eine gar anmutige Penserosa. Der Hauptzweck des Feldzugs war erreicht und Eduard mit Ehrenzeichen geschmückt, rühmlich entlassen. Er begab sich sogleich wieder auf jenes kleine Gut, wo er genaue Nachrichten von den Seinigen fand, die er, ohne dass sie es bemerkten und wussten, scharf hatte beobachten lassen. Eduard, durch einen raschen Lebensgang an entschiedenere Schritte gewöhnt, nahm sich nunmehr vor, dasjenige auszuführen, was er lange genug zu überdenken Zeit gehabt hatte. Vor allen Dingen berief er den Major. Die Freude des Wiedersehens war groß. »Du kennst meine Leidenschaft für Ottilien und hast längst begriffen, dass sie es ist, die mich in diesen Feldzug gestürzt hat. Ich leugne nicht, dass ich gewünscht hatte, ein Leben loszuwerden, das mir ohne sie nichts weiter Nütze war. Allein zugleich muss ich dir gestehen, dass ich es nicht über mich gewinnen konnte, vollkommen zu verzweifeln. So manche tröstliche Ahnung, so manches heitere Zeichen hatte mich in dem Wahn bestärkt, Ottilie könne die meine werden. Diese Gefühle haben mich geleitet. Sie haben mir durch alle Gefahren beigestanden. Aber nun finde ich mich auch wie einen, der zu seinem Ziele gelangt ist, der alle Hindernisse überwunden hat, dem nun nichts mehr im Wege steht. Ottilie ist mein. Und was noch zwischen diesem Gedanken und der Ausführung liegt, kann ich nur für nichts bedeutend ansehen. Wie kann ich aber nur gedenken, dass euch ein Sohn gegeben ist, ohne zugleich auszusprechen, dass ihr einander auf immer angehört, dass ihr um dieses Wesens willen schuldig seid, vereint zu leben, damit ihr vereint für seine Erziehung, für sein künftiges Wohl sorgen möget. Es ist bloß ein Dünkel der Eltern, wenn sie sich einbilden, dass ihr Dasein für die Kinder so nötig sei. Alles, was lebt, findet Nahrung und Beihilfe. Und hiervon ist ja die Rede gar nicht. Wir sind reich genug, um mehrere Kinder zu versorgen. Und es ist keineswegs Pflicht, noch Wohltat, auf ein Haupt so viele Güter zu häufen. Der Major verfehlte nicht, auf eine ebenso geschickte als nachdrückliche Weise Eduarden die verschiedenen Bezüge zu seiner Gemahlin, zu den Familien, zu der Welt, zu seinen Besitzungen vorzustellen. Aber es gelang ihm nicht, irgendeine Teilnahme zu erregen. Wenn ich dir etwas schuldig geworden, so komme ich jetzt in den Fall, dir es mit Zinsen abzutragen. Wenn du mir je etwas schuldig geworden, so siehst du dich nun imstande, mir es zu vergelten. Ich weiß, du liebst Charlotten, und sie verdient es. Ich weiß, du bist ihr nicht gleichgültig. Und warum sollte sie deinen Wert nicht erkennen? Nimm sie von meiner Hand. Führe mir Ottilien zu, und wir sind die glücklichsten Menschen auf der Erde. Eben weil du mich mit so hohen Gaben bestechen willst, muss ich desto vorsichtiger, desto strenger sein. Anstatt dass dieser Vorschlag, den ich still verehre, die Sache erleichtern möchte, erschwert er sie vielmehr. Es ist wie von dir nun auch von mir die Rede, und so wie von dem Schicksal, so auch von dem guten Namen, von der Ehre zweier Männer, die bis jetzt unbescholten durch diese wunderliche Handlung, wenn wir sie auch nicht anders nennen wollen, in Gefahr kommen, vor der Welt in einem höchst seltsamen Lichte zu erscheinen. Eben dass wir unbescholten sind, gibt uns das Recht, uns auch einmal schelten zu lassen. Wer sich sein ganzes Leben als einen zuverlässigen Mann bewiesen, der macht eine Handlung zuverlässig, die bei anderen zweideutig erscheinen würde. Was dich und Charlotten betrifft, so sei es der Zukunft anheimgegeben. Mich aber wirst du, wird niemand von meinem Vorsatze zurückhalten. Will man mir die Hand bieten, so bin ich auch wieder zu allem erbötig. Will man mich mir selbst überlassen oder mir wohl gar entgegen sein, so muss ein Extrem entstehen. Es werde auch, wie es wolle. Der Major hielt es für seine Pflicht, dem Vorsatz Eduards so lange als möglich Widerstand zu leisten. Und er bediente sich nun gegen seinen Freund einer klugen Wendung, indem er nachzugeben schien und nur die Form, den Geschäftsgang zur Sprache brachte, durch welchen man diese Trennung, diese Verbindungen erreichen sollte. Da trat denn so manches Unerfreuliche, Beschwerliche, Unschickliche hervor, dass sich Eduard in die schlimmste Laune versetzt fühlte. Ich sehe wohl nicht allein von Feinden, sondern auch von Freunden muss, was man wünscht, erstürmt werden. Das, was ich will, was mir unentbehrlich ist, halte ich fest im Auge. Ich werde es ergreifen, und gewiss bald, und behende. Entschließe dich also, mein Freund, für mich, für dich zu handeln, für mich, für dich, diese Zustände zu entwirren, aufzulösen, zu verknüpfen. Lass dich durch keine Betrachtungen abhalten. Wir haben die Welt ohnehin schon von uns reden machen. Sie wird noch einmal von uns reden und sodann, wie alles Übrige, was aufhört, neu zu sein, vergessen und uns gewähren lassen, wie wir können, ohne weiteren Teil an uns zu nehmen. Der Major hatte keinen anderen Ausweg und musste endlich zugeben, dass Eduard ein für alle Mal die Sache als etwas Bekanntes und Vorausgesetztes behandelte, dass er, wie alles anzustellen sei, im Einzelnen durchsprach und sich über die Zukunft auf das Heiterste sogar in Scherzen erging. Das alles war bei Eduarden so fertig geworden, dass er keinen Tag länger anstehen mochte, der Ausführung näher zu treten. Sie waren beide zu Pferde und in bedeutendem Gespräch verwickelt, ritten sie zusammen weiter. Auf einmal erblickten sie in der Ferne das neue Haus auf der Höhe, dessen rote Ziegeln sie zum ersten Mal blinken sahen. Eduarden ergreift eine unwiderstehliche Sehnsucht. Es soll noch diesen Abend alles abgetan sein. In einem ganz nahen Dorfe will er sich verborgen halten. Der Major soll die Sache Charlotten dringend vorstellen, ihre Vorsicht überraschen und durch den unerwarteten Antrag sie zu freier Eröffnung ihrer Gesinnung nötigen. Der Major ritt nach dem Schlosse zu. Er fand Charlotten nicht, sondern erfuhr vielmehr, dass sie gegenwärtig oben auf dem neuen Gebäude wohne, jetzt aber einen Besuch in der Nachbarschaft ablege, von welchem sie heute wahrscheinlich nicht so bald nach Hause komme. Er ging in das Wirtshaus zurück, wohin er sein Pferd gestellt hatte. Eduard indessen, von unüberwindlicher Ungeduld getrieben, schlich aus seinem Hinterhalte durch einsame Pfade, nur Jägern und Fischern bekannt, nach seinem Park und fand sich gegen Abend im Gebüsch in der Nachbarschaft des Sees, dessen Spiegel er zum ersten Mal vollkommen und rein erblickte. Ottilie hatte diesen Nachmittag einen Spaziergang an den See gemacht. Sie trug das Kind und las im Gehen nach ihrer Gewohnheit. So gelangte sie zu den Eichen bei der Überfahrt. Der Knabe war eingeschlafen. Sie setzte sich, legte ihn neben sich nieder und fuhr fort zu lesen. Eduard, dem es bisher gelungen war, unbemerkt so weit vorzudringen, der seinen Park leer, die Gegend einsam fand, wagte sich immer weiter. Endlich bricht er durch das Gebüsch bei den Eichen. Er sieht Ottilien, sie ihn. Er fliegt auf sie zu und liegt zu ihren Füßen. Nach einer langen, stummen Pause, in der sich beide zu fassen suchen, erklärt er ihr mit wenig Worten, warum und wie er hierher gekommen. Er habe den Major an Charlotten abgesendet. Ihr gemeinsames Schicksal werde vielleicht in diesem Augenblick entschieden. Nie habe er an ihrer Liebe gezweifelt, sie gewiss auch nie an der seinigen. Er bitte sie um ihre Einwilligung. Sie zauderte. Er beschwor sie. Er wollte seine alten Rechte geltend machen und sie in seine Arme schließen. Sie deutete auf das Kind hin. Großer Gott! Wenn ich Ursache hätte, an meiner Frau, an meinem Freunde zu zweifeln, so würde diese Gestalt fürchterlich gegen sie zeugen. Ist dies nicht die Bildung des Majors? Solch ein Gleichen habe ich nie gesehen. Nicht doch. Alle Welt sagt, es gleiche mir. Wäre es möglich? Und in dem Augenblick schlug das Kind die Augen auf. Zwei große, schwarze, durchdringende Augen, tief und freundlich. Der Knabe sah die Welt schon so verständig an. Er schien die beiden zu kennen, die vor ihm standen. Eduard warf sich bei dem Kinde nieder. Er kniete zweimal vor Ottilien. Du bist's. Deine Augen sind's. Ach. Aber lass mich nur in die deinigen schauen. Lass mich einen Schleier werfen über jene unselige Stunde, die diesem Wesen das Dasein gab. Soll ich deine reine Seele mit dem unglücklichen Gedanken erschrecken, dass Mann und Frau entfremdet sich einander ans Herz drücken und einen gesetzlichen Bund durch lebhafte Wünsche entheiligen können? Oder ja, da wir einmal so weit sind, da mein Verhältnis zu Charlotten getrennt werden muss, da du die meinige sein wirst, warum soll ich es nicht sagen? Warum soll ich das harte Wort nicht aussprechen? Dies Kind ist aus einem doppelten Ehebruch erzeugt. Es trennt mich von meiner Gattin und meine Gattin von mir, wie es uns hätte verbinden sollen. Mag es denn gegen mich zeugen? Mögen diese herrlichen Augen den deinigen sagen, dass ich in den Armen einer anderen dir gehörte? Mögest du fühlen, Ottilie, recht fühlen, dass ich jenen Fehler, jenes Verbrechen nur in deinen Armen abbüßen kann. Nun erst sah Ottilie, dass die Sonne sich hinter die Berge gesenkt hatte. Noch zuletzt blinkte sie von den Fenstern des oberen Gebäudes zurück. Entferne dich, Eduard. So lange haben wir entbehrt, so lange geduldet. Bedenke, was wir beide Charlotten schuldig sind. Sie muss unser Schicksal entscheiden, lass uns ihr nicht vorgreifen. Ich bin die Deine, wenn sie es vergönnt. Wo nicht, so muss ich dir entsagen. Da du die Entscheidung so nah glaubst, so lass uns erwarten. Geh in das Dorf zurück, wo der Major dich vermutet. Vielleicht sucht er dich auf in diesem Augenblick. Er hat Charlotten nicht getroffen, das weiß ich. Er kann ihr entgegengegangen sein, denn man wusste, wo sie hin war. Wie vielerlei Fälle sind möglich. Lass mich. Jetzt muss sie kommen. Sie erwartet mich mit dem Kinde dort oben. Ich bitte, ich beschwöre dich. Kehre zurück und erwarte den Major. Ich gehorche deinen Befehlen, rief Eduard, indem er sie erst leidenschaftlich anblickte und sie dann fest in seine Arme schloss. Sie umschlang ihn mit den ihrigen und drückte ihn auf das Zärtlichste an ihre Brust. Die Hoffnung fuhr wie ein Stern, der vom Himmel fällt, über ihre Häupter weg. Sie wähnten sie, glaubten, einander anzugehören. Sie wechselten zum ersten Mal entschiedene, freie Küsse und trennten sich gewaltsam und schmerzlich. Die Sonne war untergegangen und es dämmerte schon und duftete feucht um den See. Ottilie stand verwirrt und bewegt. Sie sah nach dem Berghause hinüber und glaubte, Charlottens weißes Kleid auf dem Altan zu sehen. Der Umweg war groß am See hin. Sie kannte Charlottens ungeduldiges Harren nach dem Kinde. Die Bedenklichkeit mit dem Kinde, sich aufs Wasser zu wagen, verschwindet in diesem Drange. Sie eilt nach dem Kahn. Sie fühlt nicht, dass ihr Herz pocht, dass ihre Füße schwanken, dass ihr die Sinne zu vergehen drohen. Sie springt in den Kahn, ergreift das Ruder und stößt ab. Sie muss Gewalt brauchen, sie wiederholt den Stoß, der Kahn schwankt und gleitet eine Strecke seewärts. Auf dem linken Arme das Kind, in der linken Hand das Buch, in der rechten das Ruder. Schwankt auch sie und fällt in den Kahn. Das Ruder entfährt ihr nach der einen Seite und wie sie sich erhalten will, Kind und Buch nach der anderen, alles ins Wasser. Sie ergreift noch des Kindes Gewand, Aber ihre unbequeme Lage hindert sie selbst am Aufstehen. Die freie rechte Hand ist nicht hinreichend, sich umzuwenden, sich aufzurichten. Endlich gelingt, sie zieht das Kind aus dem Wasser. Aber seine Augen sind geschlossen. Es hat aufgehört zu atmen. Der Kahn treibt fast in der Mitte des Sees. Das Ruder schwimmt fern. Sie erblickt niemanden am Ufer. Und auch, was hätte es ihr geholfen, jemanden zu sehen? Von allem abgesondert schwebt sie auf dem treulosen, unzugänglichen Elemente. Sie sucht Hilfe bei sich selbst. So oft hat sie von Rettung der Ertrunkenen gehört. Noch am Abend ihres Geburtstags hatte sie es erlebt. Sie entkleidet das Kind und trocknet es mit ihrem Musselingewand. Sie reißt ihren Busen auf und zeigt ihn zum ersten Mal dem freien Himmel. Zum ersten Mal drückt sie ein Lebendiges an ihre reine, nackte Brust. Ach, und kein Lebendiges. Die kalten Glieder des unglücklichen Geschöpfs verkälten ihren Busen bis ins innerste Herz. Unendliche Tränen entquellen ihren Augen und erteilen der Oberfläche des Erstarrten einen Schein von Wärme und Leben. Sie lässt nicht nach, sie überhüllt es mit ihrem Schal und durch Streicheln, Andrücken, Anhauchen, Küssen, Tränen glaubt sie, jene Hilfsmittel zu ersetzen, die ihr in dieser Abgeschnittenheit versagt sind. Alles vergebens. Ohne Bewegung liegt das Kind in ihren Armen, ohne Bewegung steht der Kahn auf der Wasserfläche. Kniend sinkt sie in dem Kahne nieder und hebt das erstarrte Kind mit beiden Armen über ihre unschuldige Brust, die an Weiße und leider auch an Kälte, dem Marmor, gleicht. Mit feuchtem Blick sieht sie empor und ruft Hilfe von daher, wo ein zartes Herz die größte Fülle zu finden hofft, wenn es überall mangelt. Auch wendet sie sich nicht vergebens zu den Sternen, die schon einzeln hervorzublinken anfangen. Ein sanfter Wind erhebt sich und treibt den Kahn nach dem Platan. Von dem Unfall war das Dorf bald erregt worden und die Kunde sogleich bis nach dem Gasthof erschollen. Der Major hatte sich die bekannten Wege hinaufbegeben. Der Major trat herein. Ihn begrüßte Charlotte mit einem schmerzlichen Lächeln. Er stand vor ihr. Sie hub die grünseidene Decke auf, die den Leichnam verbarg, und bei dem dunklen Schein einer Kerze erblickte er nicht ohne geheimes Grausen sein erstarrtes Ebenbild. Charlotte deutete auf einen Stuhl, und so saßen sie gegeneinander über, schweigend, die Nacht hindurch. Ottilie lag noch ruhig auf den Knien Charlottens. Sie atmete sanft, sie schlief oder sie schien zu schlafen. Der Morgen dämmerte. Das Licht verlosch, beide Freunde schienen aus einem dumpfen Traum zu erwachen. Erklären Sie mir, mein Freund, durch welche Schickung kommen Sie hierher, um Teil an dieser Trauerszene zu nehmen? Es ist hier nicht Zeit und Ort zurückzuhalten, Einleitungen zu machen und sachte heranzutreten. Der Fall, in dem ich Sie finde, ist so ungeheuer, dass das Bedeutende selbst, weshalb ich komme, dagegen seinen Wert verliert. Er gestand ihr darauf ganz ruhig und einfach den Zweck seiner Sendung, insofern Eduard ihn abgeschickt hatte, den Zweck seines Kommens, insofern sein freier Wille, sein eigenes Interesse dabei war. Er trug beides sehr zart, doch aufrichtig vor. Charlotte hörte gelassen zu und schien weder darüber zu staunen noch unwillig zu sein. In einem Falle wie dieser ist, habe ich mich noch nie befunden. Aber in ähnlichen habe ich mir immer gesagt, wie wird es morgen sein? Ich fühle recht wohl, dass das Los von mehreren jetzt in meinen Händen liegt. Und was ich zu tun habe, ist bei mir außer Zweifel und bald ausgesprochen. Ich willige in die Scheidung. Ich hätte mich früher dazu entschließen sollen. Durch meinen Zaudern, mein Widerstreben habe ich das Kind getötet. Es sind gewisse Dinge, die sich das Schicksal hartnäckig vornimmt. Vergebens, dass Vernunft und Tugend, Pflicht und alles Heilige sich ihm in den Weg stellen. Es soll etwas geschehen, was ihm recht ist, was uns nicht recht scheint. Und so greift es zuletzt durch. Wir mögen uns gebärden, wie wir wollen. Doch was sag ich? Eigentlich will das Schicksal meinen eigenen Wunsch, meinen eigenen Vorsatz, gegen die ich unbedachtsam gehandelt, wieder in den Weg bringen. Habe ich nicht selbst schon Ottilien und Eduarden mir als das schicklichste Paar zusammengedacht? Habe ich nicht selbst beide einander zu nähern gesucht? Waren sie nicht selbst, mein Freund, Mitwisser dieses Plans? Und warum konnte ich den Eigensinn eines Mannes nicht von wahrer Liebe unterscheiden? Warum nahm ich seine Hand an, da ich als Freundin ihn und eine andere Gattin glücklich gemacht hätte? Und betrachten Sie nur diese unglückliche Schlummernde. Ich zittere vor dem Augenblicke, wenn sie aus ihrem halben toten Schlafe zum Bewusstsein erwacht. Wie soll sie leben? Wie soll sie sich trösten, wenn sie nicht hoffen kann, durch ihre Liebe Eduarden das zu ersetzen, was sie ihm als Werkzeug des wunderbarsten Zufalls geraubt hat? Und sie kann ihm alles wiedergeben nach der Neigung, nach der Leidenschaft, mit der sie ihn liebt. Vermag die Liebe alles zu dulden, so vermag sie noch viel mehr, alles zu ersetzen. An mich darf in diesem Augenblick nicht gedacht werden. Entfernen Sie sich in der Stille, lieber Major. Sagen Sie Eduarden, dass ich in die Scheidung willige, dass ich ihm, Ihnen die ganze Sache einzuleiten überlasse, dass ich um meine künftige Lage unbekümmert bin, und es in jedem Sinne sein kann. Und für mich? Was darf ich hoffen? Lassen Sie mich Ihnen die Antwort schuldig bleiben. Wir haben nicht verschuldet, unglücklich zu werden, aber auch nicht verdient, zusammen glücklich zu sein. Charlotte saß, nachdem der Major sie verlassen hatte, nur wenige Minuten in ihre Betrachtungen versenkt. Denn sogleich richtete Ottilie sich auf, ihre Freundin mit großen Augen anblickend. Erst erhob sie sich von dem Schoße, dann von der Erde und stand vor Charlotten. »Ich bin entschlossen, wie ich's war. Und wozu ich entschlossen bin, musst du gleich erfahren. Eduards werd ich nie. Auf eine schreckliche Weise hat Gott mir die Augen geöffnet, in welchem Verbrechen ich befangen bin. Ich will es büßen. Und niemand gedenke mich von meinem Vorsatz abzubringen. Nein, sucht mich nicht zu bewegen, nicht zu hintergehen. In dem Augenblick, in dem ich erfahre, du habest in die Scheidung gewilligt, büße ich in demselbigen See mein Vergehen, mein Verbrechen. Charlotte hatte gleich anfangs den Major von Ottiliens erster Erklärung schriftlich unterrichtet, ihn aufs inständigste gebeten, Eduarden dahin zu vermögen, dass keine weiteren Schritte geschähen, dass man sich ruhig verhalte, dass man abwarte, ob das Gemüt des schönen Kindes sich wiederherstelle. Ottilie packte zusammen. Aber Charlotte sah wohl, dass sie weder das schöne Köfferchen noch irgendetwas daraus mitzunehmen sich anschickte. Die Freundin schwieg und ließ das schweigende Kind gewähren. Der Tag der Abreise kam herbei. Charlottens Wagen sollte Ottilien den ersten Tag bis in ein bekanntes Nachtquartier, den zweiten bis in die Pension bringen. Nanny sollte sie begleiten und ihre Dienerin bleiben. Das leidenschaftliche Mädchen hatte sich gleich nach dem Tode des Kindes wieder an Ottilien zurückgefunden und hing nun an ihr wie sonst durch Natur und Neigung. Ja, sie schien durch unterhaltende Redseligkeit das bisher Versäumte wieder nachbringen und sich ihrer geliebten Herrin völlig widmen zu wollen. Charlotte widersetzte sich nicht. Auch sie eilte schon in Gedanken aus diesen Umgebungen weg. Nur wollte sie noch die Zimmer, die Ottilie im Schloss bewohnt hatte, wieder für Eduarden einrichten, gerade so, wie sie vor der Ankunft des Hauptmanns gewesen. Die Hoffnung, ein altes Glück wiederherzustellen, flammt immer einmal wieder in dem Menschen auf, und Charlotte war zu solchen Hoffnungen abermals berechtigt, ja, genötigt. Eduard vom alten Kammerdiener unterrichtet, wann Ottilie reisen würde, säumte nicht unbegleitet, sich zu Pferde dahin zu begeben, wo Ottilie übernachten sollte. Er kam nur allzu zeitig dort an. Eduard an Ottilien, indem du diesen Brief liesest, Geliebteste, bin ich in deiner Nähe, du musst nicht erschrecken, dich nicht entsetzen, du hast von mir nichts zu befürchten, ich werde mich nicht zu dir drängen. Du siehst mich nicht eher, als du es erlaubst. Bedenke vorher deine Lage, die meinige. Wie sehr danke ich dir, dass du keinen entscheidenden Schritt zu tun vorhast, aber bedeutend genug ist er. Tu ihn nicht. Hier, auf einer Art von Scheideweg, überlege nochmals. Kannst du mein sein? Willst du mein sein? Oh, du erzeigst uns allen eine große Wohltat und mir eine überschwängliche. Lass mich dich wiedersehen. Dich mit Freuden wiedersehen. Lass mich die schöne Frage mündlich tun und beantworte sie mir mit deinem schönen Selbst an meine Brust, Ottilie. Hierher, wo du manchmal geruht hast und wo du immer hingehörst. Er hielt die Feder noch in der Hand. Er wollte schreiben, wie er dachte, aber der Wagen rollte in den Hof. Mit flüchtiger Feder setzte er noch hinzu. Ich höre dich kommen. Auf einen Augenblick, leb wohl. Ottilie trat herein. Die Wirtin, als sie ihn erblickte, zurück. Auch Ottilien konnte er nicht einen Augenblick verborgen bleiben. Er wendete sich gegen sie und so standen die Liebenden abermals auf die seltsamste Weise gegeneinander. Sie sah ihn ruhig und ernsthaft an, ohne vor- oder zurückzugehen, und als er eine Bewegung machte, sich ihr zu nähern, trat sie einige Schritte zurück bis an den Tisch. Auch er trat wieder zurück. Ottilie, lass mich das furchtbare Schweigen brechen. Sind wir nur Schatten, die einander gegenüberstehen? Aber vor allen Dingen höre. Es ist ein Zufall, dass du mich gleich jetzt hier findest. Neben dir liegt ein Brief, der dich vorbereiten sollte. Lies. Ich bitte dich, lies ihn. Und dann beschließe, was du kannst. Sie blickte herab auf den Brief und nach einigem Besinnen nahm sie ihn wieder auf, erbrach und las ihn. Ohne die Miene zu verändern, hatte sie ihn gelesen, und so legte sie ihn leise weg. Dann drückte sie die flachen, in die Höhe gehobenen Hände zusammen, führte sie gegen die Brust, indem sie sich nur wenig vorwärts neigte, und sah den dringend Fordernden mit einem solchen Blick an, dass er von allem abzustehen genötigt war, was er verlangen oder wünschen mochte. Diese Bewegung zerriss ihm das Herz. Er konnte den Anblick, er konnte die Stellung Ottiliens nicht ertragen. Er eilte verzweifelt zur Tür hinaus und schickte die Wirtin zu der Einsamen. Der Tag brach an. Der Kutscher trieb die Wirtin schloss auf und trat in das Zimmer. Sie fand Ottilien angekleidet, eingeschlafen. Sie ging zurück und winkte Eduarden mit einem teilnehmenden Lächeln. Endlich schlug Ottilie die schönen Augen auf und richtete sich auf ihre Füße. Sie lehnte das Frühstück ab und nun tritt Eduard vor sie. Er bittet sie inständig, nur ein Wort zu reden, ihren Willen zu erklären. Er wolle allen ihren Willen, schwört er, aber sie schweigt. Nochmals fragt er sie liebevoll und dringend, ob sie ihm angehören wolle. Wie lieblich bewegt sie mit niedergeschlagenen Augen ihr Haupt zu einem sanften Nein. Willst du nach der Pension? Gleichgültig verneint sie das. Darf ich dich zu Charlotten zurückführen? Mit einem getrosten Neigen des Hauptes bejaht sie dieses. Er eilt ans Fenster, dem Kutscher Befehle zu geben, aber hinter ihm weg ist sie wie der Blitz zur Stube hinaus, die Treppe hinab in dem Wagen. Der Kutscher nimmt den Weg nach dem Schlosse zurück. Eduard folgt zu Pferde in einiger Entfernung. Wie höchst überrascht war Charlotte, als sie Ottilien vorfahren und Eduarden zu Pferden sogleich in den Schlosshof hereinsprengen sah. Sie eilte bis zur Türschwelle. Ottilie steigt aus und nähert sich mit Eduarden. Mit Eifer und Gewalt fasst sie die Hände beider Ehegatten, drückt sie zusammen und eilt auf ihr Zimmer. Eduard wirft sich Charlotten um den Hals und zerfließt in Tränen. Er kann sich nicht erklären, bittet Geduld mit ihm zu haben, Ottilien beizustehen, ihr zu helfen. Charlotte eilt auf Ottiliens Zimmer und ihr schaudert, da sie hineintritt. Es war schon ganz ausgeräumt, nur die leeren Wände standen da. Es erschien so weitläufig als unerfreulich. Man hatte alles weggetragen, nur das Köfferchen, unschlüssig, wo man es hinstellen sollte, in der Mitte des Zimmers stehen gelassen. Ottilie lag auf dem Boden, Arm und Haupt über den Koffer gestreckt. Charlotte bemüht sich um sie, fragt, was vorgegangen, und erhält keine Antwort. Die drei scheinen sich wieder gegeneinander zu finden. Aber Ottilie fährt fort zu schweigen. Und Eduard vermag nichts, als seine Gattin um Geduld zu bitten, die ihm selbst zu fehlen scheint. Charlotte sendet Boten an den Major. Dieser kommt. Sie spricht aufs Liebevollste mit ihrem Gemahl. Eduard fühlt den Wert, die Liebe, die Vernunft seiner Gattin. Aber seine Neigung beherrscht ihn ausschließlich. Charlotte macht ihm Hoffnung, verspricht ihm, in die Scheidung zu willigen. Er traut nicht, er ist so krank, dass ihn Hoffnung und Glaube abwechselnd verlassen. Er dringt in Charlotten, sie soll dem Major ihre Hand zusagen. Eine Art von wahnsinnigem Unmut hat ihn ergriffen. Charlotte, ihn zu besänftigen, ihn zu erhalten, tut, was er fordert. Sie sagt dem Major ihre Hand zu auf den Fall, dass Ottilie sich mit Eduarden verbinden wolle, jedoch unter ausdrücklicher Bedingung, dass die beiden Männer für den Augenblick zusammen eine Reise machen. Der Major hat für seinen Hof ein auswärtiges Geschäft und Eduard verspricht, ihn zu begleiten. Unterdessen kann man bemerken, dass Ottilie kaum Speise noch trank zu sich nimmt, indem sie immerfort bei ihrem Schweigen verharrt. Man redet ihr zu, sie wird ängstlich, man unterlässt es. Ottilie den Freunden. Warum soll ich ausdrücklich sagen, meine Geliebten, was sich von selbst versteht? Ich bin aus meiner Bahn geschritten und ich soll nicht wieder hinein. Ein feindseliger Dämon, der Macht über mich gewonnen, scheint mich von außen zu hindern, hätte ich mich auch mit mir selbst wieder zur Einigkeit gefunden. Ganz rein war mein Vorsatz, Eduarden zu entsagen, mich von ihm zu entfernen. Ihm hoffte ich nicht wieder zu begegnen. Es ist anders geworden. Er stand selbst gegen seinen eigenen Willen vor mir. Mein Versprechen, mich mit ihm in keine Unterredung einzulassen, habe ich vielleicht zu buchstäblich genommen und gedeutet. Nach Gefühl und Gewissen des Augenblicks schwieg ich, verstummte ich vor dem Freunde. Nun habe ich nichts mehr zu sagen. Ein strenges Ordensgelübde, welches den, der es mit Überlegungen eingeht, vielleicht unbequem ängstiget, habe ich zufällig vom Gefühl gedrungen über mich genommen. Lasst mich darin beharren, solange mir das Herz gebietet. Beruft keine Mittelsperson, dringt nicht in mich, dass ich reden, dass ich mehr Speise und Trank genießen soll, als ich höchstens bedarf. Helft mir durch Nachsicht und Geduld über diese Zeit hinweg. Ich bin jung. Die Jugend stellt sich unversehens wieder her. Duldet mich in eurer Gegenwart. Erfreut mich durch eure Liebe. Belehrt mich durch eure Unterhaltung. Aber mein Inneres überlasst mir selbst. Die längst vorbereitete Abreise der Männer unterblieb, weil jenes auswärtige Geschäft des Majors sich verzögerte. Wie erwünscht für Eduard. Nun durch Ottiliens Blatt aufs Neue angeregt, durch ihre trostvollen, hoffnunggebenden Worte wieder ermutigt und zu standhaften Ausharren berechtigt, erklärte er auf einmal, er werde sich nicht entfernen. Und so blieb er, wie er wollte, wie er musste. Aber auch dem Behagen glich nichts, wenn er sich mit ihr zusammenfand. Und so war auch ihr dieselbe Empfindung geblieben. Auch sie konnte sich dieser seligen Notwendigkeit nicht entziehen. Nach wie vor übten sie eine unbeschreibliche, fast magische Anziehungskraft gegeneinander aus. Sie wohnten unter einem Dache, aber selbst ohne gerade aneinander zu denken, mit anderen Dingen beschäftigt, von der Gesellschaft hin und her gezogen, näherten sie sich einander. Fanden sie sich in einem Saale, so dauerte es nicht lange, und sie standen, sie saßen nebeneinander. Nur die nächste Nähe konnte sie beruhigen, aber auch völlig beruhigen. Und diese Nähe war genug. Nicht eines Blickes, nicht eines Wortes, keiner Gebärde, keiner Berührung bedurfte es, nur des reinen Zusammenseins. Dann waren es nicht zwei Menschen, es war nur ein Mensch, im bewusstlosen, vollkommenen Behagen, mit sich selbst zufrieden und mit der Welt. Ja, hätte man eins von beiden am letzten Ende der Wohnung festgehalten, das andere hätte sich nach und nach von selbst ohne Vorsatz zu ihm hinbewegt. Das Leben war ihnen ein Rätsel, dessen Auflösung sie nur miteinander fanden. Warum soll ich mich entfernen? Ist sie nicht schon von mir entfernt? Es fällt mir nicht ein, ihre Hand zu fassen, sie an mein Herz zu drücken. Sogar darf ich es nicht denken. Es schaudert mir. Sie hat sich nicht von mir weg. Sie hat sich über mich weggehoben. So bewegte sich auch in dem täglichen Zusammenleben unserer Freunde fast alles wieder in dem alten Gleise. Noch immer äußerte Ottilie stillschweigend durch manche Gefälligkeit ihr zuvorkommendes Wesen und so jedes nach seiner Art. Auf diese Weise zeigte sich der häusliche Zirkel als ein Scheinbild des vorigen Lebens und der Wahn, als ob noch alles beim Alten sei, war verzeihlich. Jedes unerfreuliche, unbequeme Gefühl der mittleren Zeit war ausgelöscht. Keines trug mehr dem anderen etwas nach. Jede Art von Bitterkeit war verschwunden. Der Major begleitete mit der Violine das Klavierspiel Charlottens, so wie Eduards Flöte mit Ottiliens Behandlung des Saiteninstruments wieder wie vormals zusammentraf. Kommen Sie, kommen Sie! Das Fräulein stirbt, kommen Sie! Der ärztliche Hausfreund eilt herbei. Es scheint ihm nur eine Erschöpfung. Er lässt etwas Kraftbrühe bringen. Ottilie weist sie mit Abscheu weg. Ja, sie fällt fast in Zuckungen, als man die Tasse dem Munde nähert. Er fragt mit Ernst und Hast, wie es ihm der Umstand eingab, was Ottilie heute genossen habe. Das Mädchen stockt. Er wiederholt seine Frage. Nichts. Nanny scheint ihm ängstlicher als billig. Er reißt sie in ein Nebenzimmer. Charlotte folgt. Das Mädchen wirft sich auf die Knie. Sie gesteht, dass Ottilie schon lange so gut wie nichts genieße. Auf Andringen Ottiliens habe sie die Speisen an ihrer Statt genossen. Verschwiegen habe sie es wegen bittender und drohender Gebärden ihrer Gebieterin. Und auch, setzte sie unschuldig hinzu, weil es ihr gar so gut geschmeckt. Ottilie, das bleiche, himmlische Kind, saß sich selbst bewusst, wie es schien, in der Ecke des Sofas. Man bittet sie, sich niederzulegen. Sie verweigert, winkt aber, dass man das Köfferchen herbeibringe. Sie setzt ihre Füße darauf und findet sich in einer halb liegenden, bequemen Stellung. Sie scheint Abschied nehmen zu wollen. Ihre Gebärden drücken den Umstehenden die zarteste Anhänglichkeit aus. Liebe, Dankbarkeit, Abbitte und das herzlichste Lebewohl. Soll ich deine Stimme nicht wieder hören? Wirst du nicht mit einem Wort für mich ins Leben zurückkehren? Gut, gut. Ich folge dir hinüber. Da werden wir mit anderen Sprachen reden. Versprich mir, zu leben. Ich verspreche es, rief er ihr entgegen. Doch rief er es ihr nur nach. Sie war schon abgeschieden. Stufenweise gelang es, Eduarden der heftigsten Verzweiflung zu entreißen. Aber nur zu seinem Unglück. Denn es ward ihm deutlich, es ward ihm gewiss, dass er das Glück seines Lebens für immer verloren habe. Man wagte es ihm vorzustellen, dass Ottilie in jener Kapelle beigesetzt noch immer unter den Lebendigen bleiben und einer freundlichen, stillen Wohnung nicht entbehren würde. Es fiel schwer, seine Einwilligung zu erhalten, und nur unter der Bedingung, dass sie im offenen Sarge hinausgetragen und in dem Gewölbe allenfalls nur mit einem Glasdeckel zugedeckt und eine immer brennende Lampe gestiftet werden sollte, ließ er sich zuletzt gefallen und schien sich in alles ergeben zu haben. Beim frühesten Morgen wurde sie im offenen Sarge aus dem Schloss getragen. Und die aufgehende Sonne rötete nochmals das himmlische Gesicht. Die Begleitenden drängten sich um die Träger. Niemand wollte vorausgehen, niemand folgen, jedermann sie umgeben, jedermann noch zum letzten Male ihre Gegenwart genießen. Nanny fehlte. Man hatte sie zurückgehalten oder vielmehr, man hatte ihr den Tag und die Stunde des Begräbnisses verheimlicht. Man bewachte sie bei ihren Eltern in einer Kammer, die nach dem Garten ging. Als sie aber die Glocken läuten hörte, ward sie nur allzu bald inne, was vorging. Und da ihre Wächterin aus Neugierde den Zug zu sehen sie verließ, entkam sie zum Fenster hinaus auf einen Gang und von da, weil sie alle Türen verschlossen fand, auf den Oberboden. Eben schwankte der Zug den reinlichen, mit Blättern bestreuten Weg durchs Dorf hin. Nanny sah ihre Gebieterin deutlich unter sich, deutlicher, vollständiger, schöner als alle, die dem Zuge folgten. Überirdisch, wie auf Wolken oder Wogen getragen, schien sie ihrer Dienerin zu winken, und diese, verworren, schwankend, taumelnd, stürzte hinab. Auseinander fuhr die Menge mit einem entsetzlichen Schrei nach allen Seiten. Vom Drängen und Getümmel waren die Träger genötigt, die Bahre niederzusetzen. Das Kind lag ganz nahe daran. Es schien an allen Gliedern zerschmettert. Man hob es auf und zufällig oder aus besonderer Fügung lehnte man es über die Leiche, ja, es schien selbst noch mit dem letzten Lebensrest seine geliebte Herrin erreichen zu wollen. Kaum aber hatten ihre schlotternden Glieder Ottiliens Gewand, ihre kraftlosen Finger Ottiliens gefaltete Hände berührt, als das Mädchen aufsprang, Arme und Augen zuerst gen Himmel erhob, dann auf die Knie vor dem Sarge niederstürzte und andächtig, entzückt, zu der Herrin hinaufstaunte. Die Bahre bewegte sich weiter. Nanni folgte zuerst und man gelangte zur Kirche, zur Kapelle. So stand nun der Sarg Ottiliens zu ihren Häupten, der Sarg des Kindes, zu ihren Füßen das Köfferchen in ein starkes eichenes Behältnis eingeschlossen. Man hatte für eine Wächterin gesorgt, welche in der ersten Zeit des Leichnams wahrnehmen sollte, der unter seiner Glasdecke gar liebenswürdig dalag. Aber Nanni wollte sich dieses Amt nicht nehmen lassen. Sie wollte allein ohne Gesellin bleiben und der zum ersten Mal angezündeten Lampe fleißig warten. Der Wundarzt war die Nacht über ohne des Mädchens Wissen in der Kirche geblieben und fand, als er sie des Morgens besuchte, sie heiter und getrosten Mutes. Nanni war durch die Berührung des frommen Körpers wieder gesund geworden. Warum sollte nicht auch ein ähnliches Glück hier anderen bereitet sein? Zärtliche Mütter brachten zuerst heimlich ihre Kinder, die von irgendeinem Übel behaftet waren, und sie glaubten eine plötzliche Besserung zu spüren. Das Zutrauen vermehrte sich, und zuletzt war niemand so alt und so schwach, der sich nicht an dieser Stelle eine Erquickung und Erleichterung gesucht hätte. Der Zudrang wuchs, und man sah sich genötigt, die Kapelle, ja außer den Stunden des Gottesdienstes, die Kirche zu verschließen. Eduard wagte sich nicht wieder zu der Abgeschiedenen. Er lebte nur vor sich hin, er schien keine Träne mehr zu haben, keines Schmerzes weiter fähig zu sein. Seine Teilnahme an der Unterhaltung, sein Genuss von Speis und Trank vermindert sich mit jedem Tage. Nur noch einige Erquickung scheint er aus dem Glase zu schlürfen, und das ihm freilich kein wahrhafter Prophet gewesen. Dann eines Tages, als Eduard das geliebte Glas zum Munde brachte, entfernte er es mit Entsetzen wieder. Es war dasselbe und nicht dasselbe. Er vermisst ein kleines Kennzeichen. Man dringt in den Kammerdiener, und dieser muss gestehen, das echte Glas sei unlängst zerbrochen und ein gleiches auch aus Eduards Jugendzeit untergeschoben worden. Ach, was bin ich unglücklich, dass mein ganzes Bestreben nur immer eine Nachahmung, ein falsches Bemühen bleibt. Was ihr Seligkeit gewesen, wird mir Pein. Und doch, um dieser Seligkeit willen, bin ich genötigt, diese Pein zu übernehmen. Ich muss ihr nach, auf diesem Wege nach. Aber meine Natur hält mich zurück und mein Versprechen. Es ist eine schreckliche Aufgabe, das Unnachahmliche nachzuahmen. Ich fühle wohl bester. Es gehört Genie zu allem. Auch zum Märtyrertum. Endlich fand man ihn tot. Charlotte stürzte herbei. Ein Verdacht des Selbstmordes regte sich in ihr. Sie wollte die anderen einer unverzeihlichen Unvorsichtigkeit anklagen. Doch der Arzt wusste sie bald vom Gegenteil zu überzeugen. Ganz deutlich war Eduard von seinem Ende überrascht worden. Er hatte, was er bisher sorgfältig zu verbergen pflegte, das ihm von Ottilien übrig gebliebene, in einem stillen Augenblick vor sich, aus einem Kästchen, aus einer Brieftasche ausgebreitet. Eine Locke, Blumen, in glücklicher Stunde gepflückt, alle Blättchen, die sie ihm geschrieben. Das alles konnte er nicht einer ungefähren Entdeckung mit Willen preisgeben. Und so lag denn auch dieses vor kurzem zu unendlicher Bewegung aufgeregte Herz in unstörbarer Ruhe. Und wie er in Gedanken an die Heilige eingeschlafen war, so konnte man wohl ihn selig nennen. Charlotte gab ihm seinen Platz neben Ottilien und verordnete, dass niemand weiter in diesem Gewölbe beigesetzt werde. Unter dieser Bedingung machte sie für Kirche und Schule, für den Geistlichen und den Schullehrer ansehnliche Stiftungen. So ruhen die Liebenden nebeneinander. Friede schwebt über ihrer Stätte. Heitere, verwandte Engelsbilder schauen vom Gewölbe auf sie herab. Und welch ein freundlicher Augenblick wird es sein, wenn sie dereinst wieder zusammen erwachen. Sie hörten »Die Wahlverwandtschaften«, ein Roman aus dem Jahr 1809 von Johann Wolfgang Goethe. Es sprachen Erzähler Thomas Holzmann, Eduard Burkhard Klausner, Charlotte Imogen Kogge, Hauptmann später Major Christian Redl, Ottilie Jana Striebeck, Engländer Hermann Lause, Nanni Theresa Underberg. Technische Realisation Gerd Ulrich Poggensee und Christina Ocker. Regieassistenz Margit Kress. Hörspielbearbeitung und Regie Walter Adler. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1999.